Jakob Michael Reinhold Lenz, der Landprediger. Erster Teil. Ich will die Geschichte eines Menschen erzählen, der sich wohl unter allen möglichen Dingen dieses zuletzt vorstellte, auf den Flügeln der Dichtkunst unter die Gestirne getragen zu werden. Mannheim ward von seinem Vater, einem Geistlichen im Thüringischen, auf die Universität geschickt. Er hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet, nicht sowohl um seinem Vater Freude zu machen, als weil er sich dazu geboren fühlte. Von Kindheit an waren alle Ergötzungen, die er suchte, die Ergötzungen eines alten Mannes und ihm nicht besser als in einer Gesellschaft, wo Tabak geraucht und über gelehrte Sachen disputiert wurde. Seines Vaters Predigten schrieb er aus eigenem Antrieb nach und hielt sie insgeheim bei verschlossenen Türen, nachdem er seines Vaters Perücke aufgesetzt und seinen Mantel umgetan, dem Perückenstock und Kleiderschrank wieder vor. Er fiel halb ohnmächtig nieder, als sein Vater mit einer großen Gesellschaft von Landpfarrern ihn einmal belauscht hatte und die Tür plötzlich mit dem Hauptschlüssel aufmachte. Diese Freude aber war dem guten alten Mann sehr versalzen. Er war ein großer Freund der Dogmatik und der Orthodoxie und hatte sich deswegen mit seinem kleinen Johannes sehr viel Mühe gegeben. Bei unseren leichtsinnigen Zeiten fürchtete er nichts so sehr, als dass sein Sohn, sobald er dem väterlichen Auge entrückt würde, auf den hohen Schulen von herrschenden, freigeisterischen und sozinianischen Meinungen angesteckt werden möchte. Denn ob er gleich den Sozinus nie gelesen und nur aus Walchs Ketzerliste kannte, so hatte er doch einen solchen Abscheu vor ihm, dass er alle Meinungen, die mit seinen nicht übereinstimmten, sozinianisch nannte. Er nahm demzufolge alle möglichen Präkautionen und empfahl ihn zum strengsten den Lehren, die er selbst gehabt hatte, oder von denen er wenigstens mit Überzeugung wusste, dass sie in die Fußstapfen ihrer Vorgänger getreten waren. Zugleich warnte er ihn mit allen Schreckbildern, die in seiner Imagination waren und damals auf den jungen Zögling großen Eindruck machten, vor nichts so sehr als vor allen Gesellschaften junger Leute, besonders derer, die die Modewissenschaften trieben, empfahl ihm den Umgang seiner Professoren, malte ihm die Aussicht seiner Wiederkunft mit den reizendsten Farben, worunter sogar den schönen Augen der Tochter seines Propstes eine Stelle vergönnet wurde, die sich oft nach dem kleinen Johannes wollte erkundigt haben und ihm beim Abschiede einen schönen rotseidenen Geldbeutel strickte, dem zu gefallen er seit der Zeit bis zu seiner Beförderung immer in den Hosen geschlafen hat. Johannes Mannheim gab seine Empfehlungsschreiben ab. Aber ach, er fand die Männer, an welche sie gerichtet waren, sehr unterschieden von dem Bilde, das ihm seine Einbildungskraft zu Hause mit so feierlichen Heiligenschein um sie her von ihnen vorgezaubert. Ein Umstand kam dazu, den ich als Geschichtsschreiber nicht aus dem Auge lassen darf, weil in der Knospe des menschlichen Lebens jeder Keim, jedes Zäserchen oft von unendlichen Folgen bei seiner Entwicklung werden kann. Und so wird die Abweichung einer halben Sekunde von dem vorgezeichneten Wege in der Kindheit oft im Alter eine Entfernung von mehr als 90 Graden. Und die Entscheidung, der aus den übrigen Voraussetzungen der Erziehung und der Umstände unerklärbarsten Phänomene. Damit ich also meinen Kollegen, den Philosophen über menschliche Natur und Wesen, manches Kopfbrechen über meinen Helden erspare, muss ich Ihnen hier zum Vorschub sagen, dass einer von den Freunden des alten Mannheim nicht allein ein großer Landwirt im Kleinen war, sondern auch gar zu gern von der Verbesserung seiner Haushaltung und Einkünfte allgemeine Schlüsse machte, die sich auf das Gebiet seines Landesherrn und, wenn er warm ward, auf das ganze Heilige Römische Reich ausdehnten. Er las dannen Hero zu seiner Gemütsergötzung alles, was jemals über Staatswirtschaft geschrieben worden war, schickte auch oft Verbesserungsprojekte ohne Namen, bald an den Premierminister, bald an den Präsidenten von der Kammer, auf welche er noch niemals Antwort erhalten hatte. Indessen schmeichelte er sich doch in heiteren Stunden mit der angenehmen Hoffnung, dass sie für beide nicht könnten ohne Nutzen gewesen sein und dass unbemerkt zum Wohl des Ganzen mitzuwirken der größte Triumph des Weisen wäre. Dabei befand er sich um nichts desto übler. Das ewige Anspornen des allgemeinen Wohls machte ihn desto aufmerksamer auf sein Privatwohl, welches er als den verjüngten Maßstab ansah, nach welchem er jenes allein übersehen und beurteilen konnte. Dieser glückliche Mensch, der mit allen diesen kameralistischen Grillen auch einige angenehme Talente besaß, in verschiedenen modernen Sprachen las, zeichnete und die Harfe spielte, hatte besonders viel Geschmack an dem offenen Kopf und der Lernbegierigkeit des kleinen Johannes gefunden und ihn daher in den Schulferien zu ganzen und halben Monaten zu seinem einzigen Gesellschafter gemacht, wobei unser kleiner Altkluge sich unvergleichlich wohl befand. Denn im Grunde war auch dieser Mann reicher und wohlhäbiger als sein Vater und lebte auf einem Fuß, der sich den Sinnen unseres Dogmatikers auf sein ganzes Leben lang einschmeichelte. Auch musste er seinen Rambach immer wieder von vorne anfangen, wenn er nach Hause kam. Nun hatte er sich, wie es nicht fehlen konnte, aus alledem, was sein Vater jemals vom Kompendium mit ihm getrieben hatte, vom Heilmann an bis zum Bayer und Dietrichus, seine Religion nach seinem Herzen zusammengesetzt. Diese war, um von der glücklichen Simplizität der Empfindung unseres Lieblings eine Idee zu geben, in wenig Worten folgende: dass Gott litte, wenn wir sündigten, und dass er auferstünde und gen Himmel führe, wenn wir andere glücklich machten. Wie sein Freund aber, der kameralistische Landpfarrer, nahm er immer sein eigenes Glück zum verjüngten Maßstabe desjenigen an, das er anderen verschaffen wollte. Nach diesem einfachen Religionsbegriffen konnte es nicht fehlen. Er musste in den Kollegien der Herren, an die er von seinem Vater empfohlen war, in den ersten 3 Wochen unerträgliche Langeweile finden. Sie machten ihn alle die Schritte zurückmessen, die er voraus hatte, und führten ihn durch ein entsetzlich ödes Labyrinth von Schlüssen, von der Wahrheit zu der Wahrscheinlichkeit zurück, mit der er den Religionsspöttern zu gefallen nun durchaus sich den Kopf nicht zerbrechen wollte. Weil er in dem festen Glauben stand, dass ein Religionsspötter nicht bekehrt werden kann, wenn er nicht will, und dass sich auf den Willen durch keine Schlüsse wirken lässt. Aller Warnungen seines Vaters ungeachtet, also ward er noch in den Prolegomenen seiner dogmatischen Feldherren gegen die Religionsspötter ein förmlicher Ausreißer und studierte die Kameralwissenschaften, die Chemie und die Mathematik, deren praktischer Teil eigentlich seine Erholungsstunden beschäftigte. Es fanden sich sogleich Amanuensis der Herren Professoren, die alle seine Gänge auskundschafteten und ihren Archonten die neue Einrichtung seiner Studien aufs Haar berichteten. Denn den Lesern zu gefallen, die die deutschen Akademien nicht kennen, muss ich den Ausdruck Amanuensis erklären. Es sind gewöhnlicherweise Bauernsöhne, die den Professoren anfänglich die Füße bedienen, nach und nach aber durch den Einfluss der Atmosphäre, in der sie sich mit ihren Herren herumdrehen, einen solchen Anteil ihres Geistes erhalten, dass sie sie zu ihrer Hand abrichten können, die Gelder für die Kollegien einsammeln und, wenn einer von den bekannten Gesichtern in den Hörsälen, wo sie gemeinhin nur die Stühle einreichen, wenn Fremde kommen, zu fehlen anfängt, ihm so lange auf die Spur zu gehen, bis sie den Räuber entdeckt haben, der ihn ihrer Schule abspenstig gemacht hat. Alsdann wird alles angewandt, ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Briefe an die Seinigen, bisweilen auch anonyme Briefe von verborgener Freundeshand, Erinnerungen am schwarzen Brett und in den Programmen. Und wenn nichts verschlägt, bei der nächsten erhaschten Veranlassung eine Zitation durch die Hand des unermüdeten Pedellen. Alle diese Besorgnisse schreckten unseren Johannes nicht. Er ging den Gang seines Herzens, und der Bannstrahl in den Briefen seines Vaters selbst, so innig er ihn verehrte, konnte ihn nicht davon abbringen. Überall ward der gute, arme Alte bedauert, wegen der üblen Nachrichten, die von seinem Sohne einliefen. Bald hieß es, er habe sich verheiratet, bald er habe sich aus dem Staube gemacht, umgesattelt hatte er wenigstens dreimal und wegen lüderlicher Wirtschaft, Schulden und Duelle das Consilium Abeundi mehr als dreimal erhalten. Unterdessen hatte er sich bei einem königlichen Amtmann eingemietet, mit dem er von Zeit zu Zeit, so oft es seine Stunden erlaubten, Ausschweifungen aufs Land machte und die Ausübung dessen studierte, wovon ihm die Theorie der Ökonomisten doch nur sehr dunkle Vorstellungen gab. Dieser Amtmann hatte ein Haus in der Stadt, wo seine Familie wohnte, derweilen er seinen gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Lande nahm und nur im Winter, wenn die meisten landwirtschaftlichen Arbeiten vorbei waren, sich in dem Schoß seiner Gattin und Kinder von den Mühseligkeiten des Lebens erholte. Mit diesen lebte unser Johannes, derweil die Ungewitter des öffentlichen Rufs unbemerkt hoch über ihm wegstürmten in goldener Zufriedenheit. Auch hatte er Gelegenheit, bei ihnen alles zu sehen und anzunehmen, was Überfluss, Bequemlichkeit und Geschmack, den Sitten, den Manieren und der ganzen Summe unserer Gefühle Feines und Gefälliges mitzuteilen pflegen. Er war einige Mal mit ihnen auf Bällen gewesen und durch sie auf diesen in Verbindungen geraten, wo er die große Welt kennenlernen konnte. Nicht um in ihr nach etwas zu streben, sondern um sich den falschen Fairness zu benehmen, den die Imagination der geringeren Stände gemeinhin sich um den höheren lügt, der dem Gefühl ihres eigenen Glücks so gefährlich ist. Er lernte Personen von Verdienst unter diesen kennen, die sich in jeder Maske, in der die Vorsehung sie auf die große Schaubühne der Welt gestellt hat, immer gleich sehen. Und sie nahmen ihm das Vorurteil, das sich zu den überspannten Vorstellungen, die wir vorhin angemerkt haben, so gern hinzuzugesellen pflegt, dass jedermann, der dem Range nach über uns steht, eben dadurch alle persönliche Hochachtung verlieren müsse. Er fühlte das große Prinzipium der Gleichheit, alles dessen, was gleich denkt, das durch alle Stände und Verhältnisse geht und nur dem Neide und der Unwissenheit durch äußere Dekorationen entzogen wird. Unterdessen erschollen zu Hause die allerunangenehmsten und kränkendsten Nachrichten für einen Geistlichen. Johannes, der viel mit Offizieren lebte, sei unter die Soldaten gegangen. Andere versicherten, er gehe mit niemand als dem Adel um und sei willens, sich adeln zu lassen. Sein Vater, ohne auch nur die Unmöglichkeit von alledem zu ahnen, erschrak über all diese Gerüchte, als ob sich an ihnen gar nicht mehr zweifeln ließe. Endlich wurden alle seine Befahrungen, wie durch einen Donnerschlag, durch einen Brief bekräftigt, den er von Johannes aus Genf erhielt, wohin er einen Jungen von Adel auf seinen Reisen begleitet hatte. Des Propstes Tochter hatte anfänglich eine heimliche Freude darüber. Lucilla, dieses war ihr Name, war bis in ihr 12. Jahr die Bewunderung und der Neid bloß ihre eigenen Gedanken und des Spiegels gewesen. Das heißt, sie war auf dem Lande erzogen und kannte die Stadt nur aus den Romanen. Man hatte ihr nichtsdestoweniger Singmeister und Sprachmeister gehalten, die sich ihr Vater mit großen Unkosten aus der Stadt verschrieb. Alles, was sie bisher von Johannes aus der Fremde gehört, hatte ihr des Wehklagens seines und des teilnehmenden Bedauerns ihres Vaters ungeachtet sehr wohl gefallen. Zu wissen stehet, dass ihr Vater ein alter Mann war, der sich wegen Zähnemangels und aus Liebe zur Ruhe unaufhörlich mit dem Gedanken trug, sich einen Gehülfen an seiner Pfarre zu nehmen. Es war ihm also gar nicht recht, dass unser Johannes, für dessen Glück er die Gewährung auf sich genommen, so lang in der Fremde blieb. Lucilla, in diesem Stück ihres Vaters wahre Tochter, hatte doch in Ansehung der Art dieses Glückes und der Entwürfe zu demselbigen von ihrem Vater sehr abgehende Meinungen. Ein junger Offizier wäre ihr in aller Absicht viel lieber gewesen als ein junger Pfarrer. Dieses währte, bis sie in die Stadt kam, da sie denn auch sehr geschwind das Subjekt mit dem Prädikat verwechseln lernte. Ich brauche diese Worte hier deswegen, weil ihr Vater, der ein vollkommenes Frauenzimmer aus ihr bilden wollte, sich alle Mühe gab, ihr die wolfische Logik beizubringen, von der er zur Metaphysik und von dieser zur Moral übergehen wollte. Aber ach, ein unvorhergesehener Zufall durchschnitt diesen schönen Plan. Eine Cousine von ihr in Holland fing eine Korrespondenz mit ihr an. Es war ein Elend, dass weder Vater noch Tochter noch irgendein anderer Gelehrter aus der ganzen Gegend ihr den Brief dechiffrieren konnte. Nun war kein Rat dafür. Das arme Kind musste Französisch lernen. Sie ward in die Stadt zu einer Französin getan, die Kostgängerinnen hielt, und weil sie vermutlich ehedessen die Haushälterin eines Maître de Camp gewesen war, sich sehr bescheiden Madame de Liancourt schlechtweg nennen ließ. Auch hatte alles, was Beaumont in der Stadt war, freien Zutritt zu ihr, worunter verschiedene Offiziere waren, die unsern herumschweifenden Johannes mit seinen roten Geldbeutel bald aus ihrer Imagination verwischten. Unterdessen flogen Täler, Seen und Gebirge bei ihm vorbei. Er nutzte überall so viel er konnte seinen Aufenthalt, obgleich aber seine Sinnen und Verstand unaufhörlich durch neue Gegenstände und Kenntnisse gefesselt wurden, so blieb doch das Innere seines Herzens ein Heiligtum, worin für seine wunderschöne Beutelstrickerin das heilige Feuer unauslöschlich brannte. Er hütete sich sehr, ihr Bild in seiner Fantasie wieder auszumalen, weil er aus der Erfahrung gemerkt, dass dieses ihn zu allen seinen Arbeiten untüchtig machte und also von seinem Zweck immer weiter entfernte. Aber der dunkle, verstohlene Gedanke an sie war ihm süßer als alles Zuckerwerk, das die schönen Geister aus dem heiligsten Schatz der menschlichen Natur, aus dem Geheimnis ihres Herzens backen. Auch schrieb er ihr nie, ließ sie auch niemals grüßen. Zu sehr versichert ihrer gleichen Seelenstimmung war es ihm, als ob sie ihm immer bei jedem seiner Schritte zur Seite stund und alles wissen musste, was er tat und vorhatte. Bei ihr war es anders. Ein Jahr lang, als er nach England ging, hatte weder ihr noch sein Vater die geringste Nachricht von ihm erhalten. Als es darauf wieder hieß, er sei in Deutschland, spürte sie gerade so viel Freude darüber, als es ihr gemacht haben würde, vom Ahmed Effendi zu hören, er sei wieder in Berlin angekommen. Das war nun ganz natürlich. Und welcher Herzens- und Mädchenkenner, der nicht etwa mit unserem Johannes sich im nämlichen Fall befindet, wird sie nicht entschuldigen. Aber Johannes Mannheim nicht also, als er zu Jungfer Susanna Lucilla Bulak in die Stube trat und und einen feinen, jungen Abbé zierlich gekleidet auf ihrem Sofa erblickte, der an ihrem Metierspitzen klöpfelte. Sie aber, ein sauber gebundenes Buch in Taschenformat in der Hand, in musselinenen Negligé nachlässig bei ihm hingegossen, wie sie verwundernd aufstand, ihn gleichgültig über und über vom Haupt bis zu den Füßen beschaute und seinen ehrerbietigen Bückling mit einem so schnell gezogenen Knicks, als ob er ihr schon leid täte, ehe er geendigt wäre, und in den kurzen Worten beantwortete: »Was wär Ihnen lieb, mein Herr?« Erschrak er fast sehr darob, und seine Mienen sanken zu Boden. »Mademoiselle«, sagte er, oder vielmehr, er glaubte es zu sagen, denn in der Tat verging ihm alle Besinnung. Er hatte sich, als er die Zinnen der Stadt wieder zu Gesicht bekam, vorgenommen, eine der entzückendsten Rollen seines Lebens zu spielen. Sie würde ihn nicht erkennen, meinte er, und nun wollte er unter der Gestalt eines Fremdlings jede Seite ihres Herzens mit Nachrichten von ihrem Johannes treffen und sich das königliche Schauspiel geben, alle Widerwärtigkeiten und Gefährnisse seines Lebens zum andermal schöner empfunden zu sehen. Aber ach, das Gespenst da, das hässliche Gespenst in dem runden, gepuderten Haar mit seidenem Mantel an ihrem Metier, wo sein Beutel geklöpfelt war. Ich muss meinen Lesern diese Erscheinung erklären. Es war ein junger Stadtpfarrer, der sich in Lucillen verliebt, um sie angehalten, ihr Jawort, ihres Vaters Jawort erhalten hatte. Und morgen sollte die Hochzeit sein. Jedermann wünschte ihr Glück zu der Wahl. Und ihr, sie wären einander wert, sagte der Hauptmann Weidenbaum, der noch niemals was Unschönes gesagt hat. Der Obriste von Wangendorf selber hatte dem jungen Paar seine Gegenvisite gemacht. Er hatte die junge Frau Kaplänin unter das Kinn gefasst und gesagt, wenn er einen Sohn bekäme, solle er Pfarrer werden. Der Herr Obristleutnant hatte ihr das Leben des Magister Sebaldus Notanker in englischem Bande zugeschickt und mit eigener Hand auf Französisch vorn in das Buch geschrieben. »Félicitez-vous, mademoiselle«, hatte er geschrieben, »d'éviter les désastres contenus dans ces livres et de faire le délice d'une ville. Que vous estime, au lieu d'erreur de campagne à campagne, d'une village à l'autre, victime des préjugés de votre état et des maux le plus affreux de l'indigence et de la superstition. Ich bitte alle Französinnen und alle Franzosen um Entschuldigung für diesen mies gelesenen Text.« Die sämtlichen Herren von der Regierung hatten ihre Visiten mit Billetten, einige auch persönlich, erwidert. Nichtsdestoweniger unterstund sich Herr Johannes Mannheim, den sie gleich auf den zweiten Blick erkannte. Zu einer solchen Zeit, an einem solchen Ort, seine Visite zu machen. Er musste von ihrer vorhabenden Vermählung wenigstens doch schon in England gehört haben. Der Herr Hofkaplan blieben ungestört am Metier sitzen. Johannes Mannheim schaute auf, stotterte, errötete. »Ich komme, um Ihnen viele Grüße von einem gewissen Herrn Mannheim zu bringen.« »Mein Herr, Sie sind gewiss unrecht. Ich kenne so keinen Namen.« »So keinen Namen?« wiederholte Mannheim mit einem Ton, in welchen er alles legte, was seine Imagination jemals von dem Ton der alten Redner in ihren Schranken oder vor der Armee vorgeklungen sein mochte. »Mannheim«, rief der Abbé durch die Fistel, »was ist das für ein Name?« »Es ist, ich weiß nicht, vielleicht meinen Sie den Sohn von dem Pfarrer Mannheim, der ehedessen meines Vaters Nachbar war.« »Ist er's nicht mehr?« fragte Johannes. Soviel ich weiß, hat er die Pfarrei verlassen. Doch Sie können die beste Nachricht davon einziehen bei dem Schulkollegen Hecht, meine ich. Da pflegt er ja sonst zu logieren. Nicht wahr, Mari? Hast du ihn nicht neulich dort angetroffen? Ach, der Dorfpfarrer, versetzte der Abbé mitleidig. Ja, ich erinnere mich, ist er Ihnen nicht gleichgültig, mein Herr? Ich müsste der nichtswürdigste Stutzer sein, wenn er mir's wäre, antwortete Johannes außer allen Sprüngen. Es ist mein leiblicher Vater. So, kreischte mein Abbé im höchsten Kammerton und nickte wieder auf seine Arbeit hin. Sie sehen also, mein Herr, dass Sie hier unrecht sind, sagte Lucilla. Gehen Sie zum Schulhalter Hecht. Der wird Ihnen näheren Bescheid geben. Johannes sah fest auf den Boden und fort. Er kam zu seinem Vater. Schon ehe er ausreiste, hatte er so viele Theologie mitgenommen, dass er sich zur Not hätte können examinieren lassen. Die vielseitige Bekanntschaft mit der Welt, die er sich nunmehr erworben, verbunden mit seinen anderen Kenntnissen, erleichterten ihm die Mühe, ins Predigtamt zu kommen. Sobald er sich das erste Mal öffentlich hatte hören lassen, freute sich jedermann, ein Werkzeug seiner Beförderung zu werden. Er bekam eine mittelmäßig gute Stelle. Viele meiner Leser werden stutzen und einen Roman zu lesen glauben, wenn sie finden, dass es ihm ungeachtet seiner Inorthodoxie doch mit seiner Beförderung geglückt sei. Er ließ es sich aber auch nur nicht einfallen, sich aus dem Eide einen Gewissensskrupel zu machen, mit dem er sich zu den symbolischen Büchern verband. Niemals war es sein Zweck gewesen, den Bauern die Theologie als Wissenschaft vorzutragen. Es gingen sie also die Glaubenslehren der Kirche so wenig als ihre Zweifel an. Das Mystische der einen sowie das Aufgeklärte der anderen geht weit über ihr Verfassungsvermögen. Sehr wohl konnte er also für seine Person gewissen festgesetzten Lehren schwören, ohne welche keine äußerliche Kirche bestehen kann, und zu denen jeder den Schlüssel in seinem Herzen hat. Denn im Grunde, was sind Lehren anders als Vorstellungsarten, und welcher Eid kann diese binden? Welcher Eid mich zwingen, Licht zu sehen, wenn ich im dunklen Zimmer stehe? Oder umgekehrt? Genug, dass der Eid vorbauende Formel ist, keine Sachen zu lehren, die auf das Leben und die Handlungen der Zuhörer einen widerwärtigen Einfluss haben, als den die wahre Religion auf sie haben soll. So sagte er also seinen Zuhörern kein Wort, weder von der Ewigkeit der Höllenstrafen, noch von der Vereinigung der beiden Naturen, noch von den Geheimnissen des Abendmahls, bis sie selbst darauf kamen und sich insgeheim bei ihm Rats erholten, da er seinen Unterricht dann jedes Mal nach der besonderen Beschaffenheit der Person, die ihn fragte, einrichtete. Aber er lehrte sie ihre Pflichten gegen ihre Herrschaft, gegen ihre Kinder, gegen sie selbst. Er wies ihnen, wie sie durch eine ordentliche Haushaltung sich den Druck der Abgaben erleichtern könnten, deren Notwendigkeit er ihnen deutlich machte. Er erzählte ihnen, wie es in anderen Ländern wäre und machte ihnen ihren Zustand durch die Vergleichung mit Schlimmern süßer. Er erzählte ihnen einzelne Beispiele von Hauswirten, die durch ihren Fleiß und Geschicklichkeit sich emporgebracht, bewies ihnen, dass Arbeit und oft Mangel selbst der Samen zu all unserem zeitlichen Glücke seien, und dass Vereinigung ihrer Kräfte, ihrer Herden, ihrer Ländereien und Verträglichkeit und Freundschaft untereinander die Grundfeste ihrer und der ganzen bürgerlichen Wohlfahrt wären, und dass je wohlhäbiger sie durch gegenseitige Hilfe würden, desto weniger sie den Druck der Abgaben fühlten, desto weniger selbst Abgaben zu geben brauchten, die oft nur deswegen verwendet werden, den Kredit des Landes von außen emporzuhalten, weil er von innen zu sinken anfängt. Er bewies ihnen aus der älteren und neueren Geschichte, doch immer so, dass sie es fassen konnten, dass die Leidenschaften der Fürsten selbst immer mehr entsehen vor dem wohlhäbigen und fleißigen als vor dem dürftigen und verzagten Bürger gehabt, weil der Reichtum der Bürger auch ihr eigener wäre. Er warnte sie ebensowohl vor Ausschweifungen und Lüderlichkeiten als vor den frühen Heiraten und den Zerstückelungen ihrer Grundstücke, welches alles Verwirrung und Armseligkeit in ihre Haushaltungen brächte. So fehlte es ihm keinen Sonntag an Stoff zum Reden, welchen er von einzelnen Fällen hernahm, und konnte er nur gar nicht dazu kommen, jemals an aristotelischen oder anderen theologischen Spitzfindigkeiten hängen zu bleiben. Die Vesper des Sonntagsnachmittags verwandelte er in eine ökonomische Gesellschaft, und zwar auf folgende Art. Er hielt ein kurzes, herzliches Gebet in der Kirche, alsdann versammelte er die Vorsteher und die angesehensten Bürger des Dorfs um sich herum und sprach mit ihnen von wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie mussten ihm alle ihre Klagen übereinander, alle ihre Bedenklichkeiten über diese und jene neue Einführung, alle Hindernisse ihres Güterbaues vortragen, und er beantwortete sie ihnen, entweder sogleich oder nahm sie bis auf den folgenden Sonntag in Überlegung, mittlerweile er sich in Büchern oder durch Korrespondenzen mit anderen Landwirten darüber Rats erholte. Endlich, damit er mit desto mehrerer Zuverlässigkeit von allen diesen Sachen mit ihnen reden könnte, ging er mit einem der wohlhäbigsten Bürger seines Dorfs einen Vertrag ein, vermittelst dessen jener ihm gegen so und so viel Stück Vieh und Auslagen der Baukosten einen verhältnismäßigen Anteil an seinem Kornacker sowohl als an seinem Wiesenbau zustund. Zu diesem gesellte sich noch ein anderer, der einen Weinberg hatte, und siehe da, ein kleines Landgut entstehen, das in sich selbst gegenseitige Unterstützung fand, weder Dung noch Holz zu bezahlen brauchte und in einigen Jahren meinen Pfarrer und seine Mitinteressenten reich machte. Itzt beeiferte sich jeder, einen gleichen Vertrag mit ihm einzugehen, und, da dieses nicht wohl sein konnte, schlossen sie sich aneinander und ahmten seinem Beispiel nach. So ward in kurzer Zeit das Dorf eines der wohlhäbigsten in der ganzen Gegend. Der Pfarrer hatte den Vorzug, dass er die Vorteile des Handels auf seinen Reisen kennengelernt. Er war unerschöpflich an neuen Vorschlägen, ihren Ertrag zu Gelde zu machen. Er wusste, was jede Stadt in der Nähe für hauptsächliche Bedürfnisse hatte, und wenn sie alle zusammenstunden, wie denn in kurzer Zeit ihr Zutrauen zu ihm unbegrenzt war, so machte das für diesen und jenen Handlungszweig was Beträchtliches. Er schloss sich bald mit benachbarten Edelleuten und ihren Dörfern an, und sein Genie, das nie rastete, teilte sich nach einigem Widerstande allen mit. Ein König hätte nicht inniger geehrt werden können, als er es von seinen Bauern ward. Sobald sein Vermögen ansehnlicher ward, richtete er alles in seinem Hause mit einem Geschmack ein, der die Nacheiferung des Adels selber erweckte. Nun war es Zeit, auf die höchste Zierde desselben zu denken, auf die Königin, die aller dieser Vorteile froh mit ihm werden sollte. Über seine rastlosen Tätigkeit hatte er den letzten Eindruck der Treulosen vergessen, die ihn, die Wahrheit zu sagen, durch eine Art Verzweiflung gespornt hatte, sich über ihre kränkende Geringschätzung hinauszusetzen. Er reiste also die Hauptstadt vorbei, und der erste Gedanke, der ihm einfiel, war der ehrwürdige Amtmann, dem er seine ersten Kenntnisse der Wirtschaft zu danken hatte. Dieser war ein Vater von mehreren Töchtern, von denen die beiden Ältesten schon verheiratet, die beiden Jüngsten und ein Sohn noch in seinem Hause waren. Er wusste, dass dieser Mann ihnen nichts mitgeben konnte als eine vollkommen feine und geschmackvolle Erziehung, verbunden mit allen möglichen häuslichen Geschicklichkeiten, wovon er Augenzeuge gewesen war. Dieses, nebst seinem Wohlstande und seinem Ruf, gab ihm einige Hoffnung, so unglücklich seine erste Liebe gewesen war, in seinem zweiten Antrag mit besserem Erfolg etwas wagen zu dürfen. Er tat es. Er kam, ward noch immer wie der Alte empfangen. Die Augen der jüngsten der Töchter seines Freundes nahmen ihm in der ersten Stunde die Freiheit. Seine Unruhe war unaussprechlich, denn hier einen Korb zu bekommen, schien ihm unter allen Schicksalen, die er erstanden, das Unerträglichste. Wie waren seitdem alle Vorzüge der jungen Schönen aus der Knospe gegangen? Aber die Entfernung, der Antrag selbst, das Wenige, was er anzubieten hatte, gegen die Ergötzlichkeiten einer großen Stadt, wo sie bei keiner öffentlichen Lustbarkeit unbemerkt blieb, sein Alter endlich selber, seine Person, die ihm niemals so hässlich vorgekommen war, sein Gesicht, auf dem jeder gehabte Unfall eine Spur nachgelassen hatte, die Unaufmerksamkeit auf die feinen Gegenstände der Unterhaltung, die ihm seine bisherigen häuslichen Sorgen und Geschäfte zugezogen, alles das machte ihn, wenn er sich ihr gegenüber befand und reden wollte, so kleinmütig. Soll eine solche Blume dazu geboren sein, an meinem Busen zu verwelken? Sagte er sich unaufhörlich, und eine Träne trat ihm ins niedergeschlagene Auge. Er bemerkte eine besondere Eigenschaft an ihr, die ihm wieder Mut gab. Das war ein merkbarer Hang zur Einsamkeit. Ob, weil alle äußeren Gegenstände, die die Stadt ihr aufweisen konnte, ihr Herz nicht befriedigten, ob, weil sie glaubte, dass es ihr besser ließe, lass ich unentschieden. Genug, es liefen bisweilen Monate hin, dass sie von dem Landgut, worin sie ihren Vater allein zu begleiten pflegte, auch nicht nach der Stadt einmal hören mochte. Alsdann aber ergab sie sich auch im Gegenteil bei ihrer Wiederkunft den Ergötzlichkeiten der Stadt mit einer ordentlichen Art von Zügellosigkeit. Und überhaupt hatte sie die bei Frauenzimmern so seltene Eigenschaft, nichts nur halb zu tun oder zu wollen. »Albertine«, sagte er einstmals zu ihr, als sie eben von dem Landgut ihres Vaters nach der Stadt zurückfuhren. Es war ein schöner, heiterer Wintertag gewesen, und die untergehende Sonne schien eben aus verklärten Wolken mit ihrer letzten Kraft auf den entgegenglühenden Schnee. Er stand hinter ihrem Schlitten und führte ihn, derweil er sie in ihrem Pelz eingewickelt den Himmel und den Schnee an Röte beschämte. »Albertine«, sagte er, indem er sich zu ihr herüberbog, »dass ich ein König wäre.« »Was fehlt Ihnen?« rief sie hinter ihrem Schlupfer, mit einer Stimme, deren Zauberklang er nicht länger widerstehen konnte. »Ach!« »Ich habe Ihnen nichts weiter als eine Pfarre anzubieten«, schrie er, indem er sich plötzlich vom Schlitten losriss und sich mitten in dem Schnee vor ihr niederwarf. Eine solche Erklärung auf der öffentlichen Landstraße, auf der freilich wenig Menschen zu vermuten waren, würde alles mögliche Beleidigende für sie gehabt haben, wenn nicht der Ausdruck seiner Stimme und die Tränen, die sie begleiteten, ihr Herz ebenso ungewöhnlich angegriffen hätten, als der Antrag selbst ungewöhnlich und unerwartet war. Sie konnten eine Weile alle beide nicht zu sich selber kommen. »Stehen Sie doch auf«, sagte sie endlich mit schwacher Stimme. »War's denn hier Zeit?« Bei diesen Worten verhüllte sie sich in ihren Pelz, und er bekam den ganzen Weg über von ihr nichts zu sehen noch zu hören. Ein Glück, dass er es so abgepasst, dass der Schlitten des Vaters eben eine gute Viertelstunde voraus war. Er kam in der Stadt an wie ein Verbrecher, der zum Gerichtsplatz geführt wird. Alles, was er sah und hörte, alle Fragen, die an ihn ergingen, selbst die Freundlichkeit, mit der der Amtmann und die Seinigen ihn aufzumuntern suchten, waren lauter Folterstöße für ihn. Albertine allein war wider alle ihre Gewohnheit, wenn sie sonst nach der Stadt zu kommen pflegte, ihm heute vollkommen ähnlich. Als sie so im Zirkel saßen und auf beide Gesichtern Angst, sich zu verraten, mit tausend Empfindungen kämpfte, kam der kleine Bruder, ein rosiger Junge, von der Freude, so schien es geboren, mit großem Geschrei in die Stube gerannt und rief: »Albertine, dein Bräutigam ist da!« Albertine antwortete anfangs nicht, als er aber es zum zweiten Mal wiederholte und sie fragte: »Wo denn?« Und er antwortete: »In deiner Kammer!« Und sie aufstand und hinausging. Und in dem nämlichen Augenblick der Amtmann unserem Mannheim eine Berechnung des jährlichen Ertrages seiner Ländereien vorlegte und ihn dringend um seine Meinung fragte, um wie viel sie geringer oder vorzüglicher, als es in seinem Vaterland wäre, so überlasse ich's dem menschenfreundlichen Leser, sich den Zustand des armen Johannes zu denken. »Ja, ja«, sagte er, indem er das Blatt ansah, ohne etwas darauf zu sehen. »Was denn?« fragte der Amtmann. In dem Augenblick trat Albertine mit einem kleinen Buben aus der Nachbarschaft herein, den sie an der Hand führte. Mannheim sah auf, und die Erholung von seiner Todesangst war so sichtbar, dass sich der Amtmann nicht entbrechen konnte, ihn zu fragen, was ihm gewesen wäre. »Nichts«, stotterte er. Albertine begab sich hinweg, Mannheim musste um Erlaubnis bitten, sich zu entfernen. Die entgegengesetzten Bewegungen, die seine Seele in so kurzer Zeit aufeinander erfahren hatte, überwältigten seinen ganzen Nervenbau. Er fühlte die angenehme Hoffnung in seinem Innersten, er werde diesen Abend vielleicht nicht überleben. Der Amtmann wollte ihn nicht fortlassen. Er zwang ihn, ein Bett in seinem Hause anzunehmen. Jeder Mann merkte bald, dass Mannheims Zerrüttung mehr als eine leichte Unpässlichkeit war. Er verfiel wirklich in eine Krankheit, die der Arzt dem besorgten Amtmann noch gefährlicher abschilderte, als sie wirklich war. Der Amtmann und seine ganze Familie blieben den Tag traurig. Albertine allein nahm eine gezwungene Munterkeit an. Ihr Vater, den dies aufmerksam machte, ging den folgenden Tag verstohlenerweise auf ihr Zimmer. Er überraschte sie, den Kopf in die Hand gestützt, in einem Meer von Tränen. »Was gibt's hier?« sagte er. »Das ist ein ganz neuer Aufzug, Mademoiselle Albertine.« Sie sprang verwirrt von ihrem Stuhl auf, griff nach einem Buch, wollte Entschuldigungen suchen. »Still nur«, sagte er. »Ich habe wohl gesehen, dass du nicht gelesen hast. Auch kann ein Buch dich nicht so greinen machen. Das lass ich mir nicht einreden.« »Papa«, sagte sie und fasste ein Herz, »tun Sie mit mir, was Sie wollen.« Indem sie zitternd ihm nach der Hand griff, »ich liebe den Pfarrer Mannheim.« »Ei, wenn es nichts mehr als das ist«, sagte der Alte, »ich liebe ihn auch. Es steht aber dahin, ob du ihm auch so wohl gefällst. Wiewohl seine Krankheit und eure beiden Affengesichter letzthin. Ei, lass uns einmal einen Versuch wagen und zu ihm auf die Kammer gehen.« »Nimmermehr«, sagte Albertine. »Ich muss es Ihnen nur gestehen, Papa. Er hat mir letzt eine Erklärung getan, und das ist die Ursache seiner Krankheit.« »Also sollst du hingehen und ihm die Gegenerklärung tun«, sagte der Alt, indem er sie mit Nachdruck an die Hand fasste und zu Mannheim in das Zimmer zerrte. »Ich nehme es auf mich, es bei deiner Mutter und Schwester gut zu machen. Und einen ehrlichen Mann wie den und einen alten Bekannten in meinem Hause sterben zu lassen. Mädchen, Mädchen, wenn du mir nicht so lieb wärst. Man kann sich gut vorstellen, was diese letzten Worte, die er hörte, auf den Kranken für einen Eindruck gemacht haben müssen. Eine himmlische Musik. In dem Augenblick, da ihm die scheidende Seele vor die Lippen trat, könnte ihm nicht willkommener gewesen sein. Er musste sich mit Mühe halten, dass er nicht aus dem Bette und ihnen hin zu Füßen stürzte. »Da hast du sie«, sagte der Alte mit den Worten unseres unvergleichlichen Dichters, den er seinen Töchtern allein auf dem Nachttisch erlaubte. Albertine mit niedergeschlagenen Augen und einer unabgewischten Träne auf der Wange sagte kein Wort. Er sog an ihrer Hand das Leben wieder ein, das er nicht geachtet hatte. Er hing mit seinen Lippen dran, als ob ein Augenblick Unterbrechung der Augenblick seines Todes wäre. Die Bewegung ihrer Hand war wie eines Arztes, der seinem Kranken gern wieder gesund sähe. Im nächsten Augenblick wollte sie sie wegziehen, aber es schien, als ob ihr die Kraft dazu fehlte. Ihre Geschwister kamen. Der Vater entdeckte ihnen den Vorfall kurz und erwartete ihre Antwort nicht, sondern lief zur Mutter, die er in Tränen herbeiholte. Alle willigten ein. Der Entfernung und der anderen Schwierigkeiten ward aus Schonung für den Kranken nicht erwähnt. Alles richtete sich ein, wie er besser wurde. Man erlasse mir die Beschreibung der Hochzeit. Mit meiner Lesererlaubnis wollen wir uns in die Tür des Pfarrhofes stellen und unser junges Paar bei seinem Einzug bewillkommen. Zweiter Teil. Als Albertine ihren Vater und ihre Geschwister, die sie begleitet hatten, aus dem Gesicht zu verlieren und von lauter fremden und unbekannten Gegenständen sich umgeben zu fühlen anfing, verdoppelte sich die Angst ihres Herzens und folglich auch die Tränengüsse, in welchen diese sich von ihrer frühesten Jugend an Luft zu machen pflegte. Da es ihr nun itzt besonders wegen des Abschieds von den ihrigen an keinem Vorwand fehlte, beschloss sie, der unbeantworteten, bekümmerten Fragen ihres Mannes ungeachtet, sie wolle sich einmal recht satt weinen. Sie kamen nach einer starken Tagereise vor den Toren ihres Dorfes an. An dem Heck stand der Schulz des Dorfs mit entblößtem Haupte, nebst einigen der angesehensten aus der Gemeine. »Wir haben schon seit Sonnenuntergang auf Sie gewartet, Herr Pfarrer«, sagten sie. »Tausend Glück und Segen zu Ihrer Veränderung!« Mannheim schüttelte jedem von ihnen die Hand, ohne dass er zu antworten imstande war. Sie sahen ihm die innere Bewegung seines Herzens auf dem Gesichte wohl an und begleiteten ihn mit entblößten Häuptern bis vor die Tür seiner Pfarrwohnung. Dieser Anblick war ein wehendes Abendlüftchen für das ermattete Herz unserer Albertine. Sie hoben sie beim Heraussteigen aus dem Wagen. Ihre Freundlichkeit schlug in dem Augenblick, als die rauen Kerle sie sahen, einen monarchischen Thron in ihrer aller Herzen auf. Sie nötigte sie herein, sagte ihrer alten Haushälterin, die sie vor sich fand, sie möchte ihnen allen ein Abendessen machen. »Das wäre alles schon bestellt«, versetzte jene. Nur drei aus der Gesellschaft nahmen die Einladung der jungen Frau Pastorin an und baten sie, zu ihrem nicht geringen Erstaunen, mit ihnen Vorlieb zu nehmen. Die Gemeine hätte sich die Freiheit genommen, ihrem lieben Herrn Pfarrer Mannheim bei einer so außerordentlichen Gelegenheit zu bewirten. »Hier ist mein Assoziierter«, rief Mannheim, der eben mit dem vierten Gast, den er mit Gewalt beim Fortgehen noch vor dem Hoftor zurückgeschleppt, in die Stube trat. »Diesem wackern Mann, liebe Frau, haben wir alle Ordnung zu danken, die du in unseren Zimmern finden wirst.« In der Tat hatte er während der Abwesenheit des Pfarrers noch verschiedene Zimmer überweisen und die Decke des Hauptsaals, den der Pfarrer sowie den ganzen neuen Flügel der Pfarrwohnung auf seine Kosten angelegt, von neuem gipsen lassen und ihm über dem ein Dutzend sauberer neuer Stühle hingestellt. Der gute Mann wusste nicht, dass ich Mannheim aus der Stadt Tapeten mitgebracht. Einige andere Möbeln, die Albertine in die Haushaltung mitbekam, trugen nicht wenig zur Verschönerung des Ganzen bei, und das väterliche Silberzeug und Teeservice ließen sie in den ersten Tagen ihrer neuen Einrichtung noch immer in dem freundlichen Wahn, sie sei in dem Hause ihres Vaters. Die Abendmahlzeit war eine der feierlichsten, die jemals in dem Dorf gehalten worden. Kaum hatten sie eine Viertelstunde am Tisch gesessen, so kam eine große Prozession von Knaben und Mädchen, alle mit Wachslichtern in den Händen, in den Hof eingezogen, stellte sich unters Fenster und brachte der jungen Frau Pastorin eine förmliche Serenade mit den Musikanten, die im Dorf waren, wozu einige der besten Stimmen von ihnen von dem Schulmeister dazu verfertigte Stanzen sangen. Es ward Wein hinausgeschickt. Der Schulmeister kam herein und brachte im Namen der ganzen Gesellschaft die Gesundheit des Herrn Pfarrers und der Frau Pastorin aus, wozu die draußen Stehenden mit einem herzlichen Hoch einstimmten. So beschloss dieser erste Abend und wiegte unser junges Paar auf den Flügeln der Liebe ihrer Gemeine zu einer erquickenden Ruhe ein, die sie wegen der Reise und den mancherlei Abwechslungen so nötig hatten. Der zweite Tag schien sich ein wenig zu bewölken. Itzt mussten Besuche abgestattet werden, und zwar zuerst bei dem Herrn des Dorfes. Mannheim ließ sich bei ihm zum Nachmittag melden. Er schickte zurück und lud sie zum Mittagessen ein. Nun hatte die Höflichkeit des gnädigen Herrn, der ohnedem eine Zeit lang in französischen Diensten gestanden war, noch eine besondere Springfeder. Die war, dass Mannheim mit ihm im Handel wegen einer seiner Zehenden stund, mit deren Einforderung er, weil er die Kniffe der Bauern nicht kannte, viele Mühe hatte. Die Dame aber und das Fräulein und sein Bruder, welche bei ihm wohnte, nebst einem weiblosen Vetter, die alle nicht aus Deutschland gekommen waren, hatten noch alle das Raue, Herbe und Ungenießbare des Adelstolzes, der eben dadurch, weil er seinen Rang andern fühlen lässt, alle Hochachtung, die sein Rang vernünftigen Einflößen würde, zu Boden schlägt und den gerechten Stolz aller edlen Menschen wider sich empört, die ihm in jedem Augenblick die große Wahrheit zurückzufühlen geben. Kein Mensch kann dafür, wie er geboren ist. Diese Art Leute beraubt sich aller wahren Schätze und Vorzüge des Lebens. Ihre Verachtung wird von denen mit ihren grenzenden Ständen mit Verachtung erwidert und, weil sie vor ihren Obern nach ihrem angenommenen Grundsatz wieder kriechen müssen, so sind sie eigentlich die allerverachtetsten unter allen Menschenkindern. Rechnet man dazu die Leerheit in der Seele, die dieses ewige Aufblähen ihrer selbst verursacht, so wird man ihren Zustand, anstatt ihn zu beneiden, in der Tat eher zu bedauern, versucht werden. Auf der anderen Seite gibt es einen Stolz der niederen Stände, der ebenso unerträglich ist. Das heißt, wenn sie einen gewissen Trotz, der zu nichts führt, als alle Verhältnisse, die unter Menschen eingerichtet sind, einzureißen, für die notwendigste Eigenschaft eines braven Menschen halten, der sich, wie sie sagen, nicht unterdrücken lässt. Sie bedenken nicht, dass eben dieser Stoß in die Rechte der anderen einen Gegenstoß veranlasst, der gerade das macht, was sie Unterdrückung nennen, und am Ende die traurige Spalte zwischen den beiden Ständen, ich meine dem Adel und dem edlen Bürger, zurücklässt, die einander doch so unentbehrlich sind. Wenn jeder Teil dem anderen voraus hinlegte, was ihm gehört, würde jeder Teil auch seinerseits sich zu bescheiden wissen, nicht mehr zu fordern und lieber aus Großmut etwas von seinen Rechten fahren zu lassen, die ihm der andere aus eben dieser Großmut mit Zinsen wieder bezahlte. Der gnädige Herr empfing unseren Pfarrer nebst seiner Frau im Speisesaal. Die gnädige Frau nebst dem Fräulein ließen sich nicht eher als nach 1 Uhr sehen, da sie sich denn nach einem kurzen Kompliment von Weitem an ihre Plätze setzten und überhaupt taten, als ob sie der Besuch nicht anginge. Der gnädige Herr, der ein munterer Mann war, setzte die Frau Pfarrerin zu sich. Pfarrer Mannheim ging und nahm ungebeten seinen Platz zwischen der gnädigen Frau und dem Fräulein, deren Antlitz sich mit Blut übergoß, weil eben dieser Platz dem Vetter vom Hause bestimmt war. Sie geruhten wenig über Tisch zu sprechen, aßen desto mehr, richteten das Gespräch aber immer an dem Herrn Onkel und Herrn Vetter, die wenig zu antworten wussten. Pfarrer Mannheim mischte sich in alles mit seiner Beredsamkeit und Weltkenntnis und hatte bei jedem dritten Wort eine Gans auf der Zunge. Das Wort Gans schlug so oft an die Ohren der gnädigen Frau, dass sie in ihrem Innersten eine dunkle, beklemmende Ahndung zu spüren anfing, dass diese öftere Wiederholung ein und desselben Worts kein bloßes Werk des Zufalls sein dürfte und, wie denn kein Unglück und keine Furcht allein geht, gesellte sich auch zu dieser ihrer Furcht eine noch viel albmäßig drückendere. Es möchten andere in der Gesellschaft eben dieselbe tolle Ahnung haben können. Kurz, sie ward so geschmeidig und freundlich gegen ihren Beisitzer, dem Pfarrer Mannheim, dass es einem Zuschauer, der von ungefähr dazugekommen wäre, das Werk eines halben Wunders geschienen haben müsste. Sobald sie einlenkte, ward Pfarrer Mannheim auch artiger und gab ihr auf eine feine Art zu verstehen, dass man einem vernünftigen Mann es durchaus von selbst zutrauen müsste, dass er gegen das, was Wohlstand und Verhältnisse erforderten, nicht verstoßen werde, dass man ihn aber eben dadurch, dass man dachte, er könne dies und jenes bei anderen Gelegenheiten missbrauchen, in die Notwendigkeit setzte, falls er nicht ein Pinsel wäre, sich bei allen möglichen Gelegenheiten mehr herauszunehmen, als er sollte. »Und überhaupt«, sagte er, »gibt das einen peinlichen Umgang, wenn man in Gesellschaft nichts weiter zu tun hat, als auf seiner Hut zu sein, dem anderen nicht zu viel einzuräumen.« »Ja, wenn der andere ein vernünftiger Mann ist«, sagte der Onkel mit einem sehr gnädigen Blick. »Von dem rede ich nur«, sagte der Pfarrer. »Sie trinken heute Nachmittag den Kaffee im Garten mit uns«, sagte die gnädige Frau. »Haben Sie den Almanach der Grazien gelesen?«, fragte das Fräulein. Diese Fragen kamen so unmittelbar aufeinander, dass er sie nicht anders als mit einem ehrerbietigen Bückling und einem feinen Lächeln am Munde beantworten konnte. Er sagte, er wolle den Nachmittag die Gnade haben, der gnädigen Frau und dem gnädigen Fräulein einige Zeichnungen von seinen Reisen in der Schweiz zu weisen, worunter besonders die Gegenden des Pays de Vaud wären, die Rousseau in seiner Heloise so meisterhaft geschildert. »Oh, Sie sind ein allerliebster Mann«, sagte das Fräulein. Die Tafel ward aufgehoben. Nun war der Damm eingerissen, der bisher die Konversation gehemmt. Alles floss in Geselligkeit und Scherz und Vertraulichkeit zusammen. Eine harte Prüfung stand ihnen noch bevor. Als sie alle zusammen in Eintracht in der großen Sommerlaube im Garten um den Kaffeetisch saßen und die schmeichelnden Frühlingslüfte den Erzählungen Mannheims von der französischen Schweiz einen geheimen Zauber gaben, der ihn mit Einstimmung aller zum Haupthelden auf der Szene machte, führte das Glück oder Unglück, ganz wie aus den Wolken gefallen, einen nicht eben allzu reichen Edelmann aus der Hauptstadt nebst seiner Frau Gemahlin herbei, der eigentlich dort nur die sehr mäßigen Zinsen seines Kapitals verzehrte, auf dem Lande aber überall sich das Ansehen gab, als ob er einen außerordentlichen Einfluss am Hofe und besonders auf den Landesherrn habe, der ihn weiter nicht als Figuranten in der Antichambre zu kennen das Glück hatte. Diese Erscheinung war wie ein Hagelwetter nach einem Sonnenschein. Alle Gesichter fielen in ihre angeborene Karikatur zurück, und öde und leere, wie ehemals im Chaos, herrschte nun in der Gesellschaft. Pfarrer Mannheim hielt es nicht für nötig, mit seinem Weiblein davonzuschleichen, so sehr ihm die Augen aller Anwesenden es zu raten schienen. Er fasste gleich beim Eintritt des Fremden seinen Stuhl an, damit ihm dieser nicht etwa im Hurly-Burly genommen werden könnte, war aber übrigens ungemein ehrerbietig und zurückgezogen bei den ersten Komplimenten. Kaum hatte der Fremde und der Hausherr sich gesetzt, so nahm er und seine Frau ihren alten Platz ein, so daß wahrhaftig für das gnädige Fräulein und den Herrn Vetter kein Stuhl mehr übrig blieb. Und sie genötigt waren, den Bedienten unverzüglich nach einem zu schicken. »Das ist der berühmte, wunderbare Herr Pfarrer Mannheim«, sagte der Hausherr, um diese Reibung der Gesellschaft zu maskieren, »der aus einem Bauern Edelleute und aus seiner Kirche eine Akademie der ökonomischen Wissenschaften machen will.« Diese hohe Ankündigung sollte auf einer Seite dem neuen Gast alle Befremdung, einem Prediger in dieser Gesellschaft zu finden, ersparen, auf der anderen dem Pfarrer Mannheim auf eine sehr subtile Art eine Erinnerung geben. Der Höfling, dessen Augen ohnehin immer zusammengezogen waren, tat, als ob er den Pfarrer Mannheim nicht sähe. »Es ist mir wenigstens schmeichelhaft, gnädiger Herr«, sagte der Pfarrer Mannheim, »dass unser Landesfürst mich durch ein eigenes, gnädiges Handschreiben seines Beifalls versichert hat.« Es war, als ob er eine Rakete unter die Leute geworfen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Unterdessen kamen die Stühle für das Fräulein und den Herrn Vetter an. »Und ich hoffe, dass nächstens«, fuhr er fort, »auf meinen untertänigsten Vorschlag in Ansehung der Ausstellung der neuen Kopfsteuer, wie mir seine Exzellenz der Präsident von der Kammer versichert haben, eine eigene Kommission von Seiten der Kammer und eine andere von Seiten unseres Oberamts niedergesetzt werden soll, um die eingeschlichenen Missbräuche zu heben, die den Landmann so sehr beeinträchtigen als die landesfürstliche Kasse.« »Das wäre in der Tat sehr nötig«, sagte der Herr vom Hause. Der Höfling maß ihn mit seinen Augen, welches der Pfarrer Mannheim erwiderte. »Auf Ihrer Seite«, tat Albertine alles Mögliche, um das Fräulein zu besänftigen, die wegen des Vorfalls mit den Stühlen und wegen ihrer Entfernung von der neu angekommenen Hofdame sich noch gar nicht erholen konnte. Sie sprach mit ihr von einigen neuen Kopfzeugen, die sie aus ihrer Vaterstadt mitgebracht und von denen sie ihr das Muster schicken wollte. Das Fräulein nickte mit dem Kopf und lächelte, dass man geglaubt hätte, sie weinte. »Das, was die gnädige Frau aufhaben«, fuhr Albertine sehr laut fort, »ist eben keins von den neuesten.« Die Hofdame schlug die Augen fest vor sich nieder. »Indessen«, sagte Albertine weiter, um sie zu trösten, »ist es nach meinem Auge von unendlich mehrerem Geschmack als die neueste Art mit den fatalen Fledermäusen und dem Gesimse auf dem Kopf.« Der Höfling wandte sein Auge bei diesen Worten, die mit einiger Laune ausgesprochen wurden, mitten in dem tiefsinnigsten Gespräch mit dem Herrn von Hause, auf die Frau Pastorin. »Der Pfarrer Mannheim«, der schon wieder als Insel dasaß und wohl merkte, dass das tiefsinnige Gespräch der beiden Herren sich auf nichts herumdrehte, als dass beide etwas leise gegeneinander die Lippen rührten, ohne dass einer von den Worten des anderen das Geringste verstund, fuhr mit einer neuen Rakete zwischen ihnen drein. »Ich muss mich sehr wundern«, sagte er und richtete sich gerade an den Herrn von Hofe, der ihm schon durch das allgemeine Gerücht bekannt war, »dass die meisten Herren von Adel ihre Kapitalien hiesigen Kaufleuten anvertrauen, wo sie doch so unsicher stehen und sich nicht nach Holland wenden, das wir so nahe haben und wo ich durch sichere Briefe weiß, dass die Konkurrenz bei gegenwärtigem Kriege viel größer ist.« »Wie meinten Sie das?« fragte der Herr von Hofe und rückte seinen Stuhl näher. Pfarrer Mannheim tat, als ob er diese Frage nicht hörte, sondern stand in dem nämlichen Moment vor der gnädigen Frau, von der er sich mit einem sehr tiefen Bückling beurlaubte, als dann seine Frau an die Hand nahm und sie deren Herren zum Abschied präsentierte, die außerordentlich höflich waren. Der Herr Vetter, der den Augenblick in den besten Humor von der Welt kam, bat sich die Erlaubnis aus, sie nach Hause zu begleiten. Pfarrer Mannheim verbat sich's, weil vermutlich sein Kutscher auf ihn wartete. Der junge Herr hob sie also in den Wagen, und so endigte sich dieser Besuch. »Wir wollen ihn einmal besuchen«, sagte der Herr vom Hause, als er fort war. »Der Mann gefällt mir besser als die Frau«, sagte die Hofdame. »Mir auch«, widerhallte das Fräulein. Der Vetter, der zurückgekommen war, lächelte wie einer, der vergnügt ist, ohne zu wissen, warum. Alles ging wieder in die betäubende Stille über. Als sie nach Hause gekommen waren, bat Albertine ihren Mann sehr ernstlich, dass sie doch heute keine Visite mehr machen wollten. Er bestand aber darauf, den Abend bei seinen Assoziierten zu essen, welches auch geschah. Beide kamen merklich vergnügt davon dort nach Hause, als sie beim Mittagessen gewesen waren. Denn da waren sie die streitende Kirche, hier aber die triumphierende. Und sie verbreiteten durch ihre Freundlichkeit und Gesprächigkeit so viele Freude bei diesem wackern Bürger, dessen Haushaltung gewiss mit so vielem Geschmack eingerichtet war, als die Haushaltung des wohlhäbigsten Kaufmanns in der Stadt es nur immer sein kann, dass er ihnen gern sein Herz aus dem Leibe vorgesetzt hätte. Albertine, welche ihren Mann inständigst bat, sie so viel wie möglich aller sogenannten Staatsvisiten zu überheben, fing nun an, das Bedürfnis nach Gesellschaft, das heißt eine Gesellschaft, die ihr nach Herz und Sitten gleichgestimmt war, ziemlich lebhaft zu spüren. Sie wollte es ihrem Manne anfangs nicht sogleich gestehen, aber alle ihre geheimsten Korrespondenzen nach Hause waren voll davon. Der Mann hatte sein Amt, er hatte vor allen Dingen seine wirtschaftlichen Angelegenheiten, die ihn oft den ganzen Tag forderten, so dass er nur wenige Abendstunden der Erholung in dem Schoße seines Weibes widmen konnte. Sein eigen Herz flüsterte es ihm gar bald zu, dass seine Frau unmöglich den ganzen Tag allein bleiben könnte. Er traf also insgeheim Verfügungen. Und eben als er an einem Nachmittage seiner Frau, die einen Augenblick in den Garten gegangen war, ihren Salat zu besehen, ein Briefchen aus ihrem offenen Schreibpult stahl, in dem sie mit folgenden Worten ihr Herz gegen eine Freundin erleichtert: »Den besten Freund meines Lebens an meiner Seite, in einem Hause, wo es mir an nichts fehlt, und jeder meiner Wünsche mir durch die Sorgfalt meines Mannheims entgegeneilt, fehlt mir doch immer noch ein Herz, das mein Glück, selbst das Glück, so geliebt zu sein, als ich bin, mit mir teilt, sich mit mir freut, wenn ich närrisch bin, mit mir das Maul hängt, wenn der Himmel trüb ist. Liebes Lieschen, das bist du. Man stelle sich vor, wie unserem Weiblein zumut ward, als sie über ein Krautbeet sich emporhob, einen Wagen im Hofe rasseln hörte, unter ihrem Sonnenhütchen heraussah und in dem Augenblick sich von den Armen eben desselben Lieschens umschlungen fühlte, an welche sie den obigen Brief unvollendet gelassen. Ihn mit dem offenen Brief in der Hand die Treppe hinunterstürzen, sie mit ihrem lieben Lieschen in der Hand, als ob es von ungefähr geschehen, ihm entgegenfliegen und hernach aus diesem süßen Traum mit der Empfindung aufwachen zu sehen, dass er ihr von ihrem Mannheim zu rechter Zeit geschickt war. Überlasse ich dem teilnehmenden Herzen meiner Leser, Hörer und Leserinnen, Hörerinnen, sich selber abzuschildern. Das Bedürfnis seiner Frau war befriedigt. Aber nachdem dieses kleine Trio eine Zeit lang gedauert, fühlte er, dass sich für sein Herz ein ähnliches anhub. Er sann also ein Befriedigungsmittel aus, das ich mich nicht enthalten kann, zum Besten des Ganzen allgemein bekannter zu machen. Besonders da ich es nur als ein sehr schlecht gekritzeltes Kupferblatt von einem Originalgemälde kopiert habe, das zu allgemein bekannt und verehrt ist, als dass es meines Lobes bedürfte. Es ist das große Gemälde Deine Haushaltung, mein S., das ich vor Augen habe und von dem ich gern Modelle für alle möglichen Klassen von Menschen vermannigfaltigen möchte. Er wusste, welch unangenehme Epoche im menschlichen Leben der Übergang vom Jünglingsalter zu männlichern Geschäften macht und wie nötig jungen Leuten, die von der Akademie kommen oder sonst in dem Vorbereitungsstande zu wichtigen Geschäften stehen, ein Hafen sei, in welchem sie ihr Schiff takeln, kalfatern und segelfertig machen können, ehe sie es wagen dürfen, es vom Stapel abzulassen. Er machte also seine Spekulationen auf diese Vorbereitungsjahre edler Jünglinge, die nicht durch Kriechen oder sich an Schürzen hängen, sondern durch das Bewusstsein innerer Kräfte in Ämter oder zu Künsten aufgenommen zu werden strebten, und öffnete ihnen, sobald er diesen Funken in ihnen entdeckte, sein Haus ohne Ausnahme, gegen keine andere Entschädigung, als dass sie einige Stunden von ihren täglichen Beschäftigungen zu dem Umgange mit ihm und seinem Hause abbrechen, der ihnen in allen Rücksichten nicht anders als höchst vorteilhaft sein konnte. Hier hatte er eine beständige Unterhaltung für seinen Geist und sein Herz und schuf sich eine Menge Freunde von so mannigfaltigem Charakter, Talenten und äußeren Beziehungen, dass es eine wahre Weide für seine Seele war, sie mit all ihren Eigenheiten und auszeichnenden Bestimmungen in ruhigen Stunden vor seiner Einbildung vorbeigehen zu lassen und der Stoff zur Unterredung mit den Seinigen niemals fehlen konnte. Alle diese verschiedenen Menschen breiteten sich nachher bald hier, bald dorthin aus, und das edelste Gefühl im Menschen, das unter allen am letzten unterdrückt werden kann, die Erkenntlichkeit, die sie von ihm mitnahmen, machte, dass sie, wenn sie in bessere Verfassungen gekommen waren, seiner weder in Briefen noch in Aufträgen, die er an sie hatte, jemals vergessen konnten, wodurch denn seine Korrespondenz und sein Wirkungskreis einer der angesehensten im Königreich war. So ward sein Haus in gewisser Art eine Akademie der Künste und Wissenschaften, weil sich Künstler und Gelehrte zu ihm flüchteten. Er hatte dabei keine weiteren Unkosten, als dass er ein paar Zimmer in seinem Hause für sie zurichten ließ und denen, welche mäßig waren, wie es echte Künstler und Gelehrte immer sind, mittags und abends eine Serviette mehr hinlegen ließ, welches in einer Haushaltung auf dem Lande kaum merklich wird. Vom Tee und Kaffee und Tabak war in seinem Hause niemals die Rede, wohl aber von Obst und Früchten, wie es die Jahreszeit mit sich brachte. Vielleicht wird es einige meiner Leser, Hörer interessieren, zu erfahren, wie Albertine ihrem Manne den Rauchtabak und er ihr zur Dankbarkeit den Kaffee abgewöhnt. Albertine hatte ihm einige Mal gesagt, dass sein Zimmer übel röche und dass sich der Geruch in seine Kleider zöge. Er spottete ihrer falschen Delikatesse, nahm seine Tabaksdose, sie zu quälen, auf ihr Zimmer und rauchte ihr beim Vorlesen den ganzen Abend vor. Sie ließ es hingehen. Einen Monat mochte vom Tabak gar nicht wieder die Rede gewesen sein, als er auf einmal an einem Morgen seinen kleinen Johannes, das erste und nun schon zweijährige Söhnchen, das sie ihm geschenkt hatte, mit einer langen, tönernen Pfeife im Munde gewahr ward. »Frau«, sagte er, indem er rot ward und dem Kleinen nicht ohne Widerstand die Pfeife aus den Händen nahm, »das Spielwerk taugt nichts für Kinder.« Die Frau verbiss ein geheimes Lächeln und sah emsig auf ihre Arbeit. Er kam den Abend wieder mit seiner Pfeife auf ihre Stube. Den Morgen fand er seinen kleinen Jungen wieder in der nämlichen Stellung. »Was ist denn das mit der Pfeife?« sagte er und konnte sich nicht enthalten zu lachen und zugleich noch röter zu werden. »Kann ich's ihm abgewöhnen«, sagte sie mit der größten Sanftmut, »wenn er dich alle Abend rauchen sieht? Du weißt, wie die Kinder sind. Alles, was die Alten tun, macht ihnen Freude. Und wer hat ihm die Pfeife gekauft?« fragte Mannheim und versteckte seinen Kopf an ihrer Brust. Hier fand sie es für gut, ihm aus dem Stegreif eine kleine Gardinenpredigt über das Rauchen, sobald es Gewohnheit wird, zu halten. »Es ist eine Kette«, sagte sie, »an der du ziehst, die dir alle deine übrigen Vergnügungen verdirbt. Darum nur, darum habe ich was dagegen einzuwenden. Du bist nirgends ruhig, wenn dich nicht die Pfeife begleitet. Und du magst es dir verhehlen, wie du willst. Das bleibt immer eine kleine Unreinlichkeit. Ich habe einen Menschen gekannt, der sich parfümierte, wenn er geraucht hatte. Und er kam mir gerade so vor wie ein Schinken, den man aus dem Rauch nimmt und eine Soße von Zitronen daran macht. Überlassen wir das Rauchen den Unglücklichen, die keine andere Freude haben, den Walfischfängern in Grönland oder den Negern in Zuckerplantagen, die ein Opium brauchen, um sich gegen ihr Elend zu betäuben. Aber du, im Schoße des Glücks, in meinem Schoße.« Hier fasste sie ihn mit unaussprechlicher Schmeichelei unter das Kinn. Er ging trotzig fort. Den Abend ward Pfeife und Tabak in den Ofen geworfen, und den Morgen ließ er sein Studierzimmer von Neuem ausweißen und flüchtete in das Zimmer seiner Frau. Nach langer Zeit ward er inne, dass seine Frau es mit dem Kaffee hielt, wie er mit dem Rauchtabak. Ihr war nicht wohl, wenn sie des Morgens ihren Kaffee nicht genommen, und sehr oft überfiel er sie mit ihrem Lieschen auch des Nachmittags am Kaffeetisch, wo sie einander wie wahre Stadtweiber die Schale in der Hand mit den Neuigkeiten ihrer Korrespondenzen unterhielten. Sobald sein Weib oder ihr Lieschen übles Humors war, ward es hernach zur Gewohnheit, dass zweimal Kaffee getrunken werden musste. Er wollte beide einmal auf die Probe setzen und las ihnen bei Tisch einen erdichteten Brief vom Präsidenten vor, mit dem er wirklich korrespondierte, in welchem dieser ihm meldete, es würde nächstens eine landesfürstliche Verordnung bekannt gemacht werden, worin allen Privatpersonen ohne Ausnahme der Gebrauch des Kaffee bei schweren Geldstrafen untersagt werden würde, dafern sie sich nicht eine unmittelbare Erlaubnis vom Landesherrn durch Bezahlung einer dazu ausgesetzten Geldsumme auswirkten. Seine Frau und Lieschen sahen einander an. Beide suchten die verschiedenen Empfindungen, die diese Neuigkeit in ihnen veranlasste, jede auf ihre Art zu verbergen. Endlich konnte sich Lieschen nicht länger halten und brach aus: »Werden Sie uns diese Erlaubnis denn kaufen?« Mannheim lächelte. »Du würdest wohl ohne Kaffee nicht leben können, aber ich hoffe, was meiner Frau gut ist, wird dir auch recht sein.« Hierauf setzte er ein sehr ernsthaftes Gespräch mit einem seiner jungen Freunde fort. Als er vom Essen aufstand und sie küssen wollte, stürzten zwei unbändige Tränen, die sie mit aller Mühe und Kraft beim Essen zurückgehalten hatte, ganz wider ihren Willen und Absicht von den Wangen der armen Albertine den mutwilligen Lippen Mannheims entgegen, die sie wollüstig aufschlürften. »Und so weinst du denn, meine liebe Frau«, sagte er laut und triumphierend, »und meinst, der Kaffee sei keine Kette, kein Opium, das dich für alle anderen Vergnügungen taubt und ungestimmt macht. Wann haben unsere Vorfahren Kaffee getrunken, die doch auch ihre Freude hatten und herzlicher als wir? Trinken wir den Kaffee, wie sie, als etwas Außerordentliches, als etwas, das alle Jahre einmal vorkommt und bloß etwas zu lachen gibt? Gewöhnen wir unsere Nerven aber nicht an einen Opiat, der viel feiner und reizender und eben deswegen auch viel schädlicher ist als der Tabak und das Opium selber. Der Kaffee ist in der Tat nur eine galante Unreinlichkeit, und ich bin versichert, dass der saubere Porzellan, in den wir ihn fassen, das meiste und vielleicht auch das einzige zu seinem Wohlgeschmack beiträgt. Können wir aber nicht ebensowohl von porzellanenen Kredenztellern Obst und andere Sachen essen, die unseren Nerven nichts schaden und uns nicht zur schädlichen Gewohnheit werden? Albertine ließ sich diesen Nachmittag einige Pfirsiche heraufbringen, und wenn Fremde zu ihr kamen, setzte sie ihnen Wein, eingemachte Sachen und Obst vor, wobei die Munterkeit und das Scherzen und das Hüpfen und die Pfänderspiele und das Tanzen und das Jauchzen viel allgemeiner wurden. Des Morgens war ihr Frühstück ein Äpfelkuchen oder ein Butterbrot oder sonst etwas, wovon ihnen nur ein Gelüste durch den Kopf zog. Nie aber banden sie sich an etwas, und sie schämten sich hernach nicht wenig, als ihnen Mannheim sagte, der Verbot vom Kaffee sei nur eine Erfindung von ihm gewesen. Mannheim aber und seine Gäste frühstückten, nachdem es der Fantasie der Frauenzimmer beliebte. Tausend Veränderungen, tausend drollige Szenen jagten einander in diesem glücklichen Hause, welche durch die Erfindungskraft der Frauenzimmer sowohl als der jungen Fremden, die Mannheim herbergte, entstanden. Bald ward eine Komödie gespielt, bald eine Wallfahrt in die benachbarten Gebirge angestellt, bald eine allgemeine Verkleidung in Bauern und Bäuerinnen vorgenommen, die denn zur Heumachenszeit auf den Wiesen von Johannes Mannheim et Compagnie die nötigen Arbeiten meisterlich verrichteten, im Grünen ihre kalte Milch aßen und dergleichen. Oder es wurden im Winter Schlittenfahrten angestellt, wobei Johannes Mannheim seine erste Deklaration oft wieder spielte und sich dafür von der ganzen Gesellschaft weidlich auslachen ließ. Das größte Vergnügen hatten sie bei der Ernte, wo sie sich unter Schnitter und Schnitterinnen mischten und mit ihnen hernach die Mahlzeit aßen. Nach und nach fing der Wurm der Begierde, öffentlich bekannt zu werden, an, in diesem harmlosen Herzen zu wühlen. »Bin ich es denn nicht«, sprach er zu sich selber, »durch die guten Menschen, die ich bei mir bewährte, durch die vielen Briefe, die ich von allen Seiten erhalte, durch die Reisenden selber, die meine Haushaltung zu sehen neugierig sind. Aber doch der Wunsch, gemeinnützig zu werden, nicht eben ein Philanthrop oder Kosmopolit, aber doch ein Mann zu sein, der mehreren Menschen seine Existenz zu fühlen gibt. Er trug diesen Wurm und drückte und unterdrückte ihn, aber doch bei gewissen Gelegenheiten, wenn's ihn aus den Augen verschwunden war, dass sein Beispiel das ganze Dorf zu einem der wohlhäbigsten im Königreich gemacht und das Beispiel dieses Dorfs mit der Zeit für die benachbarten Dörfer und also wie alle Handlungen ins Unendliche gehen, für das ganze menschliche Geschlecht ansteckend werden würde, fiel ihm dieser Lindwurm mit so unheilbaren Bissen wieder an das Herz, dass es ihm manche trübe Stunde machte. Niemand auf der Welt, selbst das Auge seiner Albertine, dem doch kein Winkel seines Herzens verborgen blieb, hätte wohl jemals diese geheime Springfeder einiger seiner üblen Launen ausfindig machen können. Kurz, es war der schlimmste Sauerteig, der seit Adams Fall in menschlichen Herzen gegärt hat. Es war der Autor, der das Haupt in ihm emporhob. Den ersten Keim dazu hat ein Einladungsschreiben von einem Journalisten, doch von Zeit zu Zeit einige Rezensionen in sein Journal zu fertigen, so tief in seine Seele gelegt, dass es mit all seiner Mannheit unmöglich war, ihn ganz auszureuten. »Wenn's auch nur eine Heilsordnung wäre«, sagte er sich manches Mal, denn zu Rezensionen fühlte er gleich von Anfang an die größte Abneigung. Sein Urteil, anderen Menschen aufbinden zu wollen, war nie sein Fall gewesen. Und der Stolz, der sich da hineinmischt, war ihm eine peinlichere Empfindung als die größte Demütigung, die er hätte erleiden müssen. »Ein solcher Mensch«, sprach er zu sich selbst, »macht, wenn andere und besonders vernünftige und gescheute Leute seinem Urteil nicht beipflichten, sein Leben zur Hölle? Und umsonst hat der Mund der Wahrheit nicht gesagt, richtet nicht, dass ihr auch nicht gerichtet werdet.« Aber die Autorschaft, anderen Leuten Brillen zu schleifen, wodurch sie sehen können, ohne welche ihnen tausend Sachen verborgen blieben. »Es ist doch groß, das«, meinte er. Vor alten Zeiten schrieben die Prediger Postillen. Als der Postillen zu viel waren, ward darüber gelacht und gespottet. Da setzten sie sich auf ihre Kirchhöfe, die meisten Male freilich nur in Gedanken, und lasen den unsterblichen Engländer, den erhabenen Young. Da erschienen Christen bei den Gräbern, Christen in der Einsamkeit, Christen am Morgen, Christen am Abend, Christen am Sonntage, Christen am Werktage, Christen zu allen Tagen und Zeiten des Jahres. Die Buchhändler wollten deren auch nicht mehr. Und warum sollte ein Prediger nicht auch durch Romanen und Schauspiele nützen können, wie durch Predigten und geistliche Lieder? Der Nützen müsste noch weit größer sein, weil dergleichen Bücher in weit mehrere Hände kommen und weit begieriger gelesen werden, wenn es dem Verfasser an Witz nicht mangelt. Und wir setzen mit Fleiß diese lange Stelle aus dem Selbstgespräch des ehrwürdigen Johannes Mannheim her, um unseren Lesern hören ein Pröbchen, wie weit in so kurzer Zeit durch einige Zeilen nur die verborgene Radix-Ruhmsucht in diesem gesunden Herzen aufgegäret war und sich seinen edelsten Säften mitgeteilt hatte. Fast ein ganzes Vierteljahr wälzte er's mit sich im Bette herum, einen Roman im Geschmack des Richardson oder Fielding der gelehrten Welt vorzulegen, verschiedene Begebenheiten aus seiner eigenen Lebensgeschichte hineinzuspinnen, das Ganze aber etwa als die Geschichte eines Prinzen oder eines Ritters oder eines Bauern oder eines, was weiß ich's, einzukleiden, das noch nicht vorgekommen wäre, notabene. Der gute Mann bedachte nicht, dass durch seine freiwillige Entfernung von dem, was man große Welt nennt und überhaupt von dem Gange der menschlichen Angelegenheiten in Städten und an Höfen, sowie von dem Ton der Gesellschaften und dem Hervorstechenden in Charakteren und Sitten, sich ihm alles nur durch das Prisma seiner Korrespondenz oder des Hörensagens oder gar gewisser Bücher, bald dreieckig, bald rautenförmig, bald vieleckig, bald spitz, bald stumpf, bald platt weisen würde, was sonst schlechtweg rund oder gerade war, und umgekehrt. Die Begierde, ein Romanschreiber zu werden, drückte und folterte ihn Tag und Nacht, wo er ging, was er sah, was er anrührte, wollte er alles in seinen Roman bringen. Und der arme Mann saß beständig in seiner fröhlichen Gesellschaft da, wie ein Elefant mit einem Ring in der Nase. »Hol der Henker, Roman und alles!« schrie er eines Tages überlaut beim Mittagessen, als ihm kein Bissen Brot mehr schmeckte. Seine Frau und Lieschen starrten ihn mit großen Augen an. Und einer seiner Fremden, der durch die Sympathie was davon geahndet haben mochte, fing überlaut an zu lachen. »Kinder, ich muss euch gestehen«, sagte er und wischte sich den Schweiß von der Stirne. »Ich bin einige Monate her nur halb bei euch gewesen. Aber es ist vorbei, Gottlob. Und ich hoffe, es soll nicht wiederkommen.« »Wie, Mann«, fing Albertine an, »du hast doch wohl keinen Roman schreiben wollen.« »Was denn anders?«, sagte Johannes Mannheim. »Der Teufel hat mich versucht, und du hast mir helfen sollen. Aber lasst uns von was anders sprechen, und wer unter euch sich untersteht, mir von dem Roman auch nur mit einer Silbe wieder zu erwähnen, den erkläre ich für den allertödlichsten Feind, den ich in meinem Leben gehabt habe.« Den Nachmittag war er in einer Laune, dass ihn alle die Seinigen hätten fressen mögen. Besonders merkte dies sein alter Assoziierter, der seit einiger Zeit einen so schläfrigen Gang in seinen Wirtschaftsgeschäften wahrgenommen, dass er 100-mal auf dem Sprung stand, deswegen zu ihm zu gehen, wenn ihn nicht immer die Ehrfurcht, mit der er ihn sonst zu behandeln gewohnt war, zurückgehalten hätte. »Gott tröst«, sagte er den anderen Tag zu Albertinen, »was ist mit unserem Herrn Pfarr vorgegangen? Er ist ein ganz anderer Mensch, als er diese ganze Zeit über war. Ich dachte schon, er wäre krank oder müsste ihm sonst was fehlen im Unterleib, wie es den gelehrten Herrn zu gehen pflegt.« Nichtsdestoweniger hat man nach dem Tode unseres Johannes Mannheim einige fürtreffliche Traktate gefunden, die in einer Sammlung seiner Schriften sämtlich zu Amsterdam in Groß 8 V.O. herausgekommen sind. Darunter war eine Abhandlung von der Viehseuche, von den Pferdekuren, von dem Wieswachs und dem Nutzen der englischen Futterkräuter, von dem Klima und dessen Einfluss auf Menschen, Tiere und Pflanzen, besonders der Bevölkerung, worinnen Blicke in die Menschennatur und die allgemeine organisierte Natur waren, die einem Montesquieu Würden haben erröten machen. Er fand das große Geheimnis der Ähnlichkeit des Menschen mit der ganzen Schöpfung, die ihn umgibt. Ja, er fand, welches Montesquieu selbst nicht gesucht haben würde, selbst die Unterschiede der Regierungsform in der Natur des Bodens und dem Einfluss desselben auf Charaktere, Sitten und Meinungen seiner Bewohner. Durch diesen Schlüssel erklärte er die wunderbarsten Phänomene in der Geschichte und noch Erscheinungen, die heutzutage sich ergeben, auf eine Art, die keinen Zweifel übrig ließ. Vorausgesetzt, dass er Handel und Veränderungen dieses Bodens und seiner Produkte mit den Ursachen rechnete, ferner, dass er abrechnete, was herumziehende Nationen, wie zum Beispiel die Römer selbst anfangs, wie hernach die Longobarden, die Goten, die Alemannen und Franken selber, von ihrem Boden und von ihren Sitten mitgebracht, dass sich hernach mit der neueren Denkart vermischt. So behauptete er, die Römer wären eigentlich bis zu den Zeiten der Kaiser keine italienische Nation gewesen, sondern ein Haufen Kriegsleute, der sich beständig zu wehren hatte und alles unter sich bringen wollte, weil er diese Tapferkeit und den kriegerischen Hang mitgebracht. Unter den Kaisern wies sich erst der Einfluss des Bodens, der sie zu einer Nation machte, die von der heutigen italienischen durch wenig Schattierungen unterschieden ist. So leitete er von den Steinkohlen die Melancholie der Engländer, von dieser ihren Eigensinn, ihre Freiheitsliebe, ihre Regierungsform, von den flüchtigen Weinen der Franzosen ihren Leichtsinn, von dieser ihre Sorglosigkeit für die öffentlichen Geschäfte, von dieser ihre Liebe zur Monarchie, wo alles von selbst geht und sie sich nur zu bücken und zu schmeicheln haben, um höher zu kommen. von dem rauen Klima der Deutschen und dem Bier ihre Festigkeit, wobei er jedoch die Einschaltung machte, dass seit dem häufigen Gebrauch des warmen Wassers, besonders des Kaffee, diese Tugend sehr abgenommen und in eine weibische Weiblichkeit und Unentschlossenheit ausgeartet wäre, die, wenn sie nicht noch bisweilen vom Boden und Himmel überstimmt würde, den ganzen Nationalcharakter verändern könnte. Aus dieser Festigkeit und Mannheit leitete er die ganze Verfassung des Heiligen Römischen Reichs her und zeigte, dass sie in ihren Grundfesten nicht zu erschüttern wäre. Es müssten denn die Sitten der Nation ganz umgegossen werden. Deutschland wäre das einzige Reich in der Welt, wo sich die alte Lehnsverfassung noch bis auf den heutigen Tag erhalten. Eine Menge kleiner Fürsten nebeneinander, die unter ihren Lehensleuten und Vasallen herrschten. Nur sollte der Adel nicht ungekränkt fremde Dienste nehmen dürfen, weil es wieder die Lehenspflicht sei. So aber, wenn sie lang in fremden Ländern lebten, verlören sie ihr Deutsches, ihre Mannheit und Festigkeit, ihren Trotz für ihre Rechte und die Rechte ihres Landesherrn, ihre Anhänglichkeit an ihren Boden, brächten weibische Unentschlossenheit statt guten Sitten zurück und könnten leicht Knechte des Ersten werden, der sie finde. Übrigens gestand er selbst ein, dass nichts liebenswürdiger sei als ein Deutscher, der gereist hat. Ein Franzose, der alt geworden ist, und ein Engländer, der lange Jahre unter den Russen gewesen. Den Despotismus dieser Nation schrieb er der Strenge ihres Klima, der Kargheit ihres Bodens und dem daher rührenden Mangel des großen Haufens der Einwohner zu. Denn überall, wo Mangel ist, ist Despotismus, weil der, der sich nicht zu helfen weiß, sich alles blindlings gefallen lässt. Alle diese Sachen aber verhehlte Johannes Mannheim sorgfältig den Seinigen, weil er den Schatz seiner Erfahrungen und seiner drüber angestellten Meditationen seinem Sohn als Erbstück hinterlassen wollte, das ihm noch nach seinem Tode zu einer Art von Führer und Schutzgeist durch die Welt dienen könnte. Wir werden in der Folge sehen, wie sein Sohn sich gegen das Andenken seines Vaters dankbar erwiesen. Albertine aber, anstatt sich von dem Beispiel ihres Mannes warnen zu lassen, ließ sich von demselben anstecken. Und Gedanken, die nie in ihrem Herzen aufgekommen waren, verderbten auf einmal die Unschuld ihrer Seele. An einem schönen Sommerabend, da die kleinen gefleckten Wolken wehmütig und rührend wie Engel um die scheidende Sonne hingen, konnte sie ihrem Herzen nicht widerstehen. Sie zitterte, nahm ihr Mäntelchen und ihre Kappe und ging ganz allein in die kleine Wiese hinten am Haus hinaus, wo der Bach sich im Widerschein des Himmels wollüstig langsam dahinwand. Sie warf sich in ein Gesträuch, das neben ihm stand, und, fast wie der Allmutter Eva, nach Geßners reizender Beschreibung, ihr erster Sohn ohne Schmerzen geschenkt ward, ward ihr hier das erste Gedicht verliehen, das sie mit warmem, schlagenden Herzen und sich jagenden Tränen auf den Backen ihrem Mann und ihrer Freundin machte. Sie kam nach Hause, man sah eine außerordentliche Bewegung ihrem Gesicht an. »Was hast du?« fragte der Mann, der ihr im Hoftor entgegentrat. Sie wies ihm ihre kleine Täfelchen, Tabletts, wie man sie in Frankreich nennt, auf die sie mit Bleistift ziemlich unleserlich einige Verse geschrieben hatte, die sein sympathetisches Gefühl sogleich entzifferte. Ein langer Handdruck, eine stumme Umarmung waren der ganze Dank, den er ihr gab. »Ich werde sie abschreiben und deiner Freundin vorlesen«, sagte er und steckte die Täfelchen zu sich. Das geschah, aber er löschte die Bleistift aus und gab ihr die Verse nicht wieder. Sie bat ihn oft drum. »Ich will's dir vorlesen«, sagte er, wenn sie es zu arg machte. Nun fing sie an, öfter nach demselben Fleckchen zu gehen und sich dort in Begeisterung zu setzen. Sie machte in demselben Gesträuch ein Gedicht auf den Morgen, das sie ihrem Mann brachte. »Ich will's behalten«, sagte er, »aber da, da und da hast du dieselben Gedanken wieder gebraucht, die im ersten waren, nur unter einem anderen Kleid, und du merkst wohl, dass das bei weitem nicht so herzlich ist. Wenn ich dir raten kann, mach keine Verse mehr.« »Wenn es dir keine Freude macht«, sagte sie mit etwas finsterem Gesicht. »Nein, es macht mir keine«, versetzte er in einem ungewöhnlichen Ton. Sie ging fort. Das Fleckchen ward unaufhörlich besucht, und alle Sachen, die dort gemacht wurden, Lieschen vorgelesen, die sie denn wie natürlich alle außerordentlich fand und sich in ein dichterisches Entzücken darüber versetzte. Mannheim, der sie bisweilen behorchte, grämte sich innerlich. Lieschen machte auch Verse. Sie wurden gegen ihn damit geheimnisvoll und zurückhaltend, aber sie waren es nicht gegen die Welt. Lieschen hatte einen Bekannten, der ein schöner Geist war. Dem wurden die Sächelchen zugeschickt. Er machte ein Wesens davon, dass die große Bühne des Himmels hätte einfallen mögen. Zu großem Glück fiel sein dithyrambischer Brief darüber Johannes Mannheim in die Hände. Er hatte ihn gerade an seine Häfer gerichtet, und da Mannheim in der Geschwindigkeit nicht nach der Aufschrift sah, denn er pflegte niemals Briefe an seine Frau aufzumachen, fiel ihm dieser Schlangenkopf gerade in die Augen, als er seinem Weibe den giftigen Apfel reichte. Er verbarg ihn in seinem Busen, ging zu seiner Frau aufs Zimmer und fragte, ob sie den Nachmittag spazieren wollte. Er wolle sie in eine Gegend führen, wie sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen hätte. Nichts konnte der Frau willkommener sein als so ein poetischer Antrag, wo sie neue Ideen zu einer Ode zu sammeln hoffte, die sie schon lange über die Einsamkeit zu machen willens war. Alles ging erwünscht. Die Gegend war eine der furchtbarsten und wildesten im benachbarten Gebirge. Die schöpferische Einbildungskraft eines drei Gedankenstriche sich je zu einem Macbeth-Gemälde hätte erfinden können. Es war ein zerstörtes Schloss auf einer Felsenhöhe, von der man ohne Schwindel nicht hinabsehen konnte. Die unten stehenden Fichten, die an ihrem Fuß unabsehbar sein mussten, erschienen hier wie kleine gedrückte Gebüsche. Unten stürzte sich ein Wasserfall von einer merklichen Höhe, dessen Rauschen hier kaum dem Summen eines Bienenschwarms gleichte. Albertine sah hinab und fühlte den Tod unter ihren Füßen. Ohne die gespannte Einbildungskraft, die sie mitnahm und die allen ihren Sinnen eine gewisse Stärke gab, würde sie diesen Anblick nimmer haben ertragen können. Auch sank sie von einem leichten Schwindel befallen an Mannheims Busen zurück, der stärker als sie in diesem Augenblicke sie fest in seinen linken Arm schloss, mit der rechten aber das verhasste Papier herauszog, es ihr vors Gesicht hielt und sie mit folgenden Worten anredete. »Ungetreue! In dem Augenblick, da ich dir mein ganzes Leben aufopfere, täglich eine Last nach der anderen wegwälze, damit das Gebäude unseres Glücks fest und dauerhaft stehen könne, mir Ruhe und Erquickung bis ins Alter versage, nur damit auch nach meinem Tode du und meine Kinder einen Witwensitz, eine Felsenburg haben, damit die jungen Adler hernach mit den ererbten väterlichen Fittichen auf ihren Raub herabschießen können. In dem Augenblick empfängst du Briefe mit der schwärmerischsten, unsinnigsten Leidenschaft geschrieben, von einem Menschen, der nicht wert ist, dass er unsere Kühe melkt, von einem Laffen, der dich seine Muse nennt und in seinem Leben noch keine andere Muse als seine Aufwärterin gehabt hat, der sich einen Faon nennt und nicht weiß, ob der Faon ein Bub oder ein Mädchen war. Man stelle sich die Angst und das Schrecken unserer Albertine vor, als Mannheim ihr nach dieser sehr ernsthaft gehaltenen Anrede den auf den abgeschmacktesten dithyrambischen Stelzen gehenden Brief des jungen Violi vorlas, desselben, dem Lieschen ihre Oden und Lieder geschickt hatte, und der diese mehr als sapfischen Akkorde aufs Schleunigste in den nächsten Almanach und das Taschenbuch einzusenden versprach. Sie konnte dem Menschen dafür nicht anders als gewogen sein, umso mehr befürchtete sie, die poetischen Ausdrücke des jungen Menschen hätten wirklich die Eifersucht des von Leidenschaften sonst so raschen Mannheims rege gemacht. Ihre Angst ward vermehrt, als nach Endigung des Briefes sie Mannheim fester in den Arm fasste und, nachdem er sie ein wenig vom Boden aufgehoben, mit erschrecklicher Stimme rief: »Wohlan, wenn du denn die Rolle der Poetin spielen willst, so musst du sie ganz spielen, wie sie ehemals die Griechen gespielt hat. Stürz dich herab von diesem Felsen, rufe deinen Faun noch einmal an und sag ihm, dass du für ihn stirbst.« Hier hob er sie höher. Lieschen, der Sehen und Hören verging, warf sich hinter ihm auf die Knie, hielt ihm am Zipfel des Rocks und schrie mit aufgehobenen Händen: »Barbar, kennst du keine Verzeihung?« »Nein, ich kenne keine«, rief er sehr nachdrücklich, indem er sich umkehrte und die Frau vom Berge herabtrug. »Weil ich niemals gezürnt habe.« Das arme Weib war bleich und blass, und Lieschen weinte: »Ich habe dich nur zur Poetin weihen wollen, Albertinchen«, sagte er, »denn ich sehe, dass du eher nicht gescheut werden willst, als bis du einen solchen Sprung getan hast. Wie gesagt, willst du unsere Sappho sein, so tu es ihr nach, sonst geb ich keinen Pfifferling für alle deine Oden und Lieder. Willst du aber mein lieb Weibchen sein, so lass mich dem jungen Gelbschnabel seinen Brief beantworten. Ich werde alles so einrichten, dass deine Reputation auch als Schriftstellerin nichts dabei verlieren soll.« Albertine warf sich auf die Knie und bat ihn bei seiner Verzeihung, er möchte sie dieses Wort nicht wieder hören lassen. In ihrem Leben sei ihr kein Name unerträglicher vorgekommen. Nach dieser Katastrophe wurden keine Verse mehr gemacht, wohl aber die alten Liederchen von Hagedorn, Utz und Gleim wieder vorgenommen und gesungen, auch bisweilen eine Ode von Klopstock gelesen oder Goethens Erwin durchgespielt. Sie machten auch kleine Familienstücke für sich, die sie aufführten, wozu Mannheim mit seinen Freunden den Plan entwarf, jedes aber danach seine Rolle selber ausarbeiten musste. Hauptsächlich aber parodierten sie unnatürlich sentimentale Stücke auf ihre Art, wie zum einen den Günther von Schwarzburg und dergleichen, welches denn ein unversiegbarer Quell von Ergötzungen für sie ward. Mannheims Söhnchen wuchs heran. Er erzog ihn selber, nicht, dass er ihn viel unterrichtete, sondern nur, dass er ihm die Bücher hingab, aus denen er lernen konnte, und ihm erlaubte, ihn zu fragen, wenn er nicht fortkam. Er hatte den Grundsatz, dass alles, was aus dem Menschen wird, aus ihm selber kommen muss und dass seine Erzieher aufs Höchste nur als Stahl dienen müssen, etwas aus ihm herauszuschlagen. Zu dem Ende gab er wohl Acht, dass der Bube in seiner Studierkammer, wo er ihm einige Bücher wie von ungefähr hingelegt, auch wohl gar diejenigen anzurühren aufs Strengste verboten hatte, von denen er am liebsten wünschte, dass er sie läse. Dass er, sage ich, auf dieser Stube von keinem unzeitigen Spielgesellen oder von anderem Lärmen gestört wurde. Das war seine ganze Erziehung. Und sein kleiner Johannes, der ohnedem bei Tisch von 100.000 Sachen sprechen hörte, die seine Neugier reizten, und kein Mensch, auch wenn er fragte, sich die Mühe gab, ihm ganz zu erklären, sondern ihn immer auf die Universität und die berühmten Männer verwies, die davon geschrieben hätten, verschlang alle Bücher, die diesen Namen auf dem Titel hatten, mit einer Begierde, die ihn noch in seinem Knabenalter zu einem neuen Beispiel frühzeitiger Gelehrten machte. Nur zu gewissen Stunden des Tages war es ihm erlaubt, sich Gesellschaften zu suchen, wie und wo er konnte. Die übrige Zeit musste er zu Hause in seines Vaters Studierzimmer bleiben, wo er sich beschäftigen konnte, wie er wollte. Besonders muss ich rühmen, dass ihm die Bibliotheken, die damals so häufig in Deutschland waren, sehr vorteilhaft gewesen, weil er dadurch und durch den witzigen Ton, der sie auszeichnete, auf 100 Sachen neugierig geworden war, die er sonst auch nicht gekannt hätte. Wiewohl mehr als alle das die Diskurse seines Vaters beitrugen, alle seine mit Mühe gesammelten Kenntnisse in Blut und Leben zu führen. Die Sprachen lernte der Bube alle von sich selbst, wiewohl ihm der Vater alle nur möglichen Hilfsmittel, die er bei Unterricht gab, nur von Zeit zu Zeit diskursweise erzählte, wie er es in seiner Jugend gemacht, was für Hilfsmittel er gebraucht und so fort. Er erlaubte übrigens dem Sohn, alle nur möglichen Fragen an ihn zu tun, wann und wo er wollte. Und der bediente sich dieses Vorrechts oft, weil es ihm eine solche Miene von Altklugheit und Wichtigkeit gab, die seine kleine Eitelkeit kützelte. Sobald diese Eitelkeit dem Vater merklich ward, geschah, wiewohl immer mit Worten nur und alle Zeit an die dritte Person gerichtet, eine durchdringende Demütigung. Dieses war derselbe Johannes Mannheim, der, nachdem er seine Rechte in Göttingen gemacht, mit einem jungen Herrn von seinem Hofe auf Reisen ging und in Rom eine italienische Abhandlung L'Ambassadore drucken ließ, die ihm die Stelle als Sekretär seines Gesandten in Wien verschaffte. Weil er aber einer der ersten Köpfe seines Jahrhunderts war, so zeichnete er sich auch hier, nachdem einige Jahre Erfahrung ihm die Geschäfte des Hofes eigen gemacht und Blicke in die verborgensten Angelegenheiten desselben eröffnet hatten, von so viel empfehlenden Seiten aus, dass man ihm eine gewisse höchst wichtige Negotiation desselben bei den Generalstaaten ganz allein zu treiben übergab und ihm zu demselben den Titel eines außerordentlichen Abgesandten bewilligte. Das Glück und die Feinheit und die Festigkeit, womit er dieses höchst wichtigen und zugleich äußerst misslichen Auftrages zur größten Zufriedenheit seines Hofes sich entledigte, machte, dass er bei seiner Wiederkunft in den Freiherrenstand erhoben ward. Er erhielt Nachricht, seine Eltern wären krank. Er kam und fand sie wirklich mit den heitersten Gesichtern einander gegenüber liegen und sich von Zeit zu Zeit noch mit den Händen winken und Küsse zuwerfen. Ihre Krankheit schien mehr die Ruhe zweier ermatteten Pilger, die beide unter der Last, die sie trugen, auf einem Wege niedergefallen. Schmerzen fühlten sie beide nicht, bisweilen ein wenig Angst und große Mattigkeit. Als sie ihren Sohn hereintreten sahen, nachdem sie beide oft heimlich geseufzet, und weil es hieß, er würde eine neue Gesandtschaft antreten, seine Gegenwart vor ihrem Tode nicht mehr vermutet hatten, lief ein feuriges Rot zu gleicher Zeit über die beiden blassen Gesichter. Er warf sich wechselweise bald dem einen, bald dem anderen zu Füßen. Sie konnten nicht sprechen, sondern legten beide nur die Hand auf das Köpfchen, durch das so viel gegangen war, und segneten ihn mit ihren Blicken. Ob es die Freude über sein Wiedersehen war, sie starben beide desselben Tages. Johannes Sekundus konnte sich gar nicht trösten lassen. Er lief wie ein Verzweifelter durch alle Zimmer, wo er seine Kindheit zugebracht, rief ihren Namen den leeren, öden Wänden des Hauses, allen Bäumen, Felsen und Gebirgen umher in lauter Tränen der Wehklage vergeblich zu. Lieschen, die lange Jahre vorher glücklich verheiratet worden, kam mit ihrem Mann, ihm klagen und die Leichen unter die Erde bestatten zu helfen. Bei der Eröffnung jedes neuen Papiers von der Hinterlassenschaft des Vaters verdoppelte sich sein Schmerz. Überall fand er Spuren des Andenkens an ihn. Er drang drauf, dass die Leichen nach dem kleinen Witwensitz, den der alte Mannheim mit seinem Assoziierten gemeinschaftlich gebaut und Johannes Secundus sich als Erb und Eigen mit allem, was dazugehörte, von eben diesem Assoziierten gekauft hatte, geführt werden mussten, wo er ihnen eine kleine Kapelle mit einem Gewölbe zum Erbbegräbnis anlegte. An der Türe dieser kleinen Kapelle standen die beiden Büsten dieses unvergleichlichen Paars aus Marmor, die er schon bei ihrem Leben von einem der ersten Künstler des Landes hatte verfertigen lassen und die unverbesserlich ausgefallen waren. Bei dieser Kapelle erbaute er eine Art von Landhaus mit einem schönen Garten, wo er seine Tage im Frieden zuzubringen gedachte, wenn er der Welt müde wäre. Eine ganz besondere Art hatte er, den Todestag seiner Eltern zu feiern, auf die er sehr viel Kosten verwendete. Alle 3 Jahre war die große Feier. Er lud zu dieser ein Vierteljahr vorher die berühmtesten Gelehrten, nicht allein seines Landes, sondern auch der benachbarten Provinzen ein, die er 8 Tage lang auf die köstlichste Art bewirtete. Da er bloß für sie ein Gasthaus, das sonst nie bewohnt war, mit den geräumigsten Zimmern hatte erbauen lassen, die Mahlzeit aber immer, weil die Zeit gerade in die Mitte des Sommers fiel, in einem großen Fontannen- und Wacholderstrauch erbauten Saal auf dem Hofe gehalten wurde, dessen Boden nur mit Rasen gepflastert war. Den ersten Abend nach ihrer Ankunft tat die ganze Gesellschaft präzis um Mitternacht jedes einen Myrtenzweig in Händen, eine Wallfahrt zu der Kapelle, wo sie von einer dazu neu gesetzten Trauermusik bewillkommt wurden. Die schwarzen Kleider, die Myrten und die Fackeln, die alles dieses erleuchteten, gaben der Prozession eine traurige Feierlichkeit, die auch die kältesten Herzen nicht ungerührt lassen konnte. Hierzu kamen die Kräfte der Musik und der schmelzende Anblick kindlicher Zärtlichkeit, den ihnen Johannes Secundus gab, der bei Endigung der Musik mit zerstreuten Haaren vor dem Bilde seines Vaters und seiner Mutter kniete, sie um ihre Fürbitte und um ihren Schutz und Begleitung durchs Leben mit den ungeschminktesten Worten ansprach und gewiss sein konnte der Tränen, die die ganze Gesellschaft umher dem Andenken seiner Eltern geschenkt hatte. Hierauf legten sie alle ihre Myrtenzweige auf einen dazu von Erde erbauten Tisch und gingen alle tränenfröhlich wieder zurück, wiewohl den ersten Abend nur einige Erfrischungen herumgereicht, aber keine Mahlzeit gegeben wurde. Die anderen Tage ging es desto lustiger, und sie wurden fürstlich bewirtet. Des 8. Tages reisten alle fort, und nun ging die Mädchenfeier an. Er hatte nämlich ein Vierteljahr vorher die schönsten Mädchen, die ihm vornehmen und geringen Standes bekannt waren, mit ihren Müttern eingeladen. Diese wurden auf dieselbe Art bewirtet, nur mit dem Unterschied, dass sie bei der Prozession alle weiß gekleidet seien und jede einen Blumenkranz in Händen haben musste. Die Feierlichkeit war dieselbe, nur geschah sie nicht in der Nacht, sondern bei Sonnenuntergange. Die Büsten seines Vaters und seiner Mutter hatten Rosen um das Haupt gewunden, die Musik war fröhlicher und es ward eine Schäferkantate abgesungen. Das Rührendste bei diesem Anblick waren 2 lange Ketten von Blumen, die von einer Büste zur anderen gezogen und womit sie gleichsam aneinander gebunden waren. Sobald die Jungfrauen ankamen, warfen sie ihre Kränze vor ihnen hin auf einen Haufen und tanzten hernach nach dem Schall der Flöten und Schalmeien um sie herum. Dieser Anblick war so reizend, dass er Zuschauer aus den entferntesten Ländern herbeizog, die sich lange vorher auf das Johannesfest zu Adlersburg so hieß dieses Leichenbegängnis, zu freuen pflegten. Die Mütter schlossen einen großen Kreis um sie herum. Es war ein besonderes Gerüst für die Zuschauer erbaut. Nach Endigung dieses Tanzes, wobei jede Schöne, wie natürlich, ihre zaubervollsten Stellungen sehen ließ, hielt Johannes Secundus ihnen eine Rede, worin er ihnen dankte, dass sie Balsam in seine Wunde gegossen. Sobald sie zurückgekommen waren, wurden sie, wenn es das Wetter nur irgend erlaubte, in einem schönen Gehölze, das er bei seinem Hause angelegt, unter beständiger Musik mit Milch, Obst und den ausgesuchtesten Erfrischungen bewirtet. Und die Nacht war das Gehölz, das Haus, der Garten auf das Herrlichste erleuchtet, wobei die Musik nimmer ruhig ward. Auf dem Flusse, der bei seinem Hause vorbeilief, warteten ihrer mit Maien geschmückte Fahrzeuge, welche von anderen, die mit Musikanten besetzt waren, bald begegnet, bald verfolgt wurden. Die Illuminationen taten im Wasser herrliche Wirkung. Alles endigte mit Abfeuerung von 6 ansehnlichen Kanonen. Das Signal zur Ruhe. Die übrigen 8 Tage dauerten die Feierlichkeiten fort, wenn anders nicht einige von ihnen nach Hause eilten. Keine Mannsperson aber ward anders als zum Zuschauer hinzugelassen, für die, wie besagt, ein eigenes Gerüst bei der Kapelle und ein anderes am Eingang des Gehölzes erbaut war, an dem bei jeder Reihe Bänke 2 Mann Wache mit scharf geladenem Gewehr stunden, die Befehl hatten, auf jeden zu feuern, der nicht in den Schranken, die mit allen möglichen Bequemlichkeiten dazu erbaut waren, bleiben würde. Die Zuschauer marschierten auch ordentlich unter der Begleitung der Wache von einem Gerüste zum anderen und hatten ihren eigenen Gasthof, aus dem sie frei bewirtet wurden. Es wurde ihnen nämlich in den Schranken kalte Küche, Wein und Erfrischungen herumgereicht, wobei freilich auf den Unterschied des Standes gesehen wurde, weil jeder bei seinem Eintritt sich beim Kastellan unseres Johannes gemeldet und von dem eine gewisse Marke seines Standes aufzuweisen haben musste, nach welcher ihm hernach aufgewartet ward. Man kann sich leicht vorstellen, dass die reizendsten Schönheiten des Landes hier ihre Zaubereien spielen ließen und sich oft lange vorher zu diesem Tage zuschickten. Weil sie alle als Schäferinnen gekleidet und angesehen waren, so fielen hier, während das die Feierlichkeiten dauerten, alle Erinnerungen des Standes weg und ward bloß auf die Reize der Person gesehen, wo jede sich bemühte, es der anderen zuvor zu tun. Johannes Secundus tat mehrenteils einige Monate vorher Reisen ins Land und in die Städte umher, um Priesterinnen zu dieser Feierlichkeit anzuwerben, welches diese sich für eine große Ehre schätzten, weil dadurch der Ruf ihrer Schönheit einen merklichen Zuwachs erhielt. Die nachgelassenen Schriften seines Vaters und einige herzliche Gedichte seiner Mutter, die er zu diesem Ende unter den Papieren seines Vaters mit großer Sorgfalt aufgehoben fand, ließ er, mit ihren Bildnissen geziert und mit einer Lebensbeschreibung, auf die er einen ganzen Sommer, den er sich von seinem Landesherrn ausgebeten, um den Brunnen zu trinken, verwendet hat und aus welcher diese kurze Erzählung zusammengezogen ist. Zu Amsterdam in 2 Bänden, Groß 8 VO. Mit sauberen Lettern auf schönem Papier drucken, und so endigte sich die Geschichte des Lebens und der Taten Johannes Mannheim, Pfarrers von Großendingen. Anhang. Ich habe bei der Eilfertigkeit, mit der ich diese Geschichte aus der angeführten gedruckten Lebensbeschreibung zusammengezogen, einen Brief hineinzubringen vergessen, der in derselben gleichfalls, weil nicht in Mannheims, sondern in den Papieren eines seiner verstorbenen Freunde sich gefunden, nur in einer Note angeführt worden. Es ist die Beschreibung einer Kirchenvisitation, welche der Spezial des verstorbenen Herrn Pfarrers das erste Mal in seinem Kirchspiel gehalten. Ich will die interessantesten Stellen daraus kürzlich epitomieren. Er erschrak sehr, heißt es in demselben vom Spezialsuperintendenten, der übrigens als ein sehr guter, braver Mann drin geschildert wird, der aber vielleicht ebenso wohl wegen Alters und Eigensinn, als weil er nicht Kraft genug hatte, ein Ansehen, welches er bloß eingerosteten Kirchengebräuchen zu danken hatte, gegen eines aufzuopfern, das, weil es dem Wohl des Ganzen ungleich zuträglicher war, freilich erst im Glauben und Hoffnung einer besseren Zukunft eingeerntet werden musste. Er erschrak sehr, heißt es, als er mich in seiner Gegenwart über die beste Art, die Wiesen zu wässern, predigen hörte. »Das geht alle Sonntage so?« fragte er mit einem etwas herrischen Ton, als er in die Stube trat. Ich, der diesen Ton an keinem Menschen gewöhnen kann, antwortete ihm mit sehr viel Zuversichtlichkeit im Blick: »Nicht anders, Herr Spezial.« Er, der diese wenigen Worte für Trotz nehmen mochte, sagte mir hierauf mit gezwungener Überhöflichkeit, er werde sich genötigt sehen, diesen Vorfall ans Oberkonsistorium zu referieren, und es würde ihm leid tun, mich nach einem halben Jahr vielleicht sehr wider meinen Willen genötigt zu sehen, wieder über die armseligen Sonn- und Feiertagsevangelien zu predigen. »Es würde mir leid tun«, antwortete ich, »jemals auch nur den geringsten Verdacht erweckt zu haben, dass meine gegenwärtige Art zu predigen eine Geringschätzung des heiligsten aller Bücher und in diesem, der mit so schöner Auswahl für die allgemeine Andacht von der urechten christlichen Kirche vorgeschriebenen Stellen vermuten lassen könnte. Auch würde mir niemand mit Recht vorwerfen, dass ich nur einen Sonntag unterlassen, das dafür bestimmte Evangelium abzulesen, wiewohl ich meine Ursachen hätte, allemal nicht nach vorgeschriebenen, sondern nach zufälligen Veranlassungen meine öffentlichen Reden an meine Gemeinde einzurichten. Ja, Ihre Gemeinde wird schön in der christlichen Religion unterrichtet werden. Auch finde ich, dass Sie nicht das Mindeste tun, was in der Kirchenordnung vorgeschrieben worden. Sie halten weder Katechismus-Examina noch irgendeine andere Art von Kinderlehre des Sonntags. Dieses kann nichts anders als die gröbste Unwissenheit. Ich will auch nur sagen, in den ersten und notwendigsten Wahrheiten unseres Glaubens nach sich ziehen. »Mein Herr Spezial«, antwortete ich ihm, »was die Geheimnisse unserer heiligen Religion betrifft, so erkläre ich sie meiner Gemeinde nach ihrem Fassungsvermögen. Und soweit sie erklärt werden dürfen, nur an den hohen Feiertagen, wo ich auch hernach mit den Kindern eine katechetische Wiederholung drüber anstelle. Denn ich habe mir sagen lassen«, es war derselbe Propst, dessen Tochter Johannes ehemals den Beutel gestrickt, »dass das Subjekt Geheimnis sich mit dem Prädikat darüber plaudern nicht allzu wohl zu vertragen pflege, dass also alle 8 Tage über Geheimnisse zu reden, dem Prediger leicht das Ansehen eines geistlichen Scharlatans geben könne.« mein Herr«, sagte der Spezial, außer aller Fassung, der durch die Einkleidung dessen, was Mannheim ihm zu sagen hatte, schon halb für seine Meinung gewonnen war, itzt aber die Pille unter dem Honig zu fühlen anfing. »Hören Sie mich aus«, fuhr ich fort. »Ich habe meinen Bauren nötigere Sachen zu sagen.« »Was kann nötiger sein als der Weg zur Seligkeit?« erwiderte er mit Heftigkeit. »Wenn einer die ganze Welt gewönne«, hier hielt er inne. Ich fuhr mit Nachdruck fort und litte Schaden an seiner Seele. Dazu aber soll es, hoffe ich, bei uns nicht kommen. Erlauben Sie mir, Ihnen eine Geschichte zu erzählen.« »Nein, nein, nein«, sagte jener, »ich sehe schon, wer Sie sind, und dem muss gewehrt werden.« »Ich bin Mannheim«, gab ich zurück. »Dem muss gesteuert werden«, versetzte er. »Meine Geschichte müssen Sie aushören«, sagte ich, Es war ein Mensch in einer Wüsteninsel und hatte in 2 Tagen kein Wildbret gefangen. Bei dem heftigsten Anfall des Hungers stieß ein Brett mit einem Missionär ans Land, der Schiffbruch gelitten hatte. Der Missionär freute sich, eine Seele mehr zu gewinnen, ging auf ihn zu und fragte ihn über die ersten Grundsätze seines Glaubens. Er wolle essen, sagte der andere. Dieser fing an, ihm den katholischen Lehrbegriff vorzutragen. Der Proselyt packte ihn und fraß ihn auf. So könnte es uns, mutandis mutatis, mit unseren Bauren gehen. Wenigstens kann der Trost der Religion, sobald man den Leuten nicht Aussichten weiß, durch ihr inniges Vertrauen auf Gott die ersten und notwendigsten Bedürfnisse ihres Lebens zu befriedigen, nicht anders als höchst unkräftig sein. Wir finden auch, dass Christus und seine Apostel nicht so gepredigt haben. Christus fand seine Jünger, die die ganze Nacht nichts gefangen hatten, und ließ sie einen reichen Zug tun. Der Apostel sagt ausdrücklich, die Gottseligkeit habe die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Schämen Sie sich nicht, Ihre Inorthodoxie noch durch die Bibel zu beschönigen? Ich bin weder inorthodox, noch brauche ich etwas an mir zu beschönigen. Wo will sich die Religion äußern? Wo soll sie ihre Kraft und Wirksamkeit beweisen, wenn wir sie als einen abgezogenen Spiritus in Flaschen verwahren und nicht sie durch unser ganzes Leben und Gewerbe dringen lassen? Den Bauern zu weisen, dass Religion geehrt und reich mache, heißt ebenso viel als Kindern Brot und Spielwerk hinlegen, wenn sie artig gewesen sind. Wollen Sie die erste Quelle aller Moral verderben? Sagte der wirklich gutmeinende Spezial. Die Stimmung des Herzens, erwiderte ich, die alle diese Vorteile entbehrt, freiwillig entbehrt, sobald ein Recht dadurch gekränkt oder die Gottheit dadurch beleidigt wird, kann auf keine andere Weise hervorgebracht oder, wenn sie da ist, geprüft werden, als wenn ich bei meinen Bauern gehörige Begriffe von dem, was zeitlicher Wohlstand ist, gehörige Kraft und Anwendung dieser Kraft, ihn zu erreichen, voraussetze. Der Bettler glaubt den Himmel am allerersten und geschwindesten. Aber es ist denn auch nur ein Himmel für Bettler. Diese Stimmung in ihnen hervorzubringen, ist meine einzige Absicht. Ich habe zu dem Ende ein geheimes Tribunal bei mir errichtet. Jeder, der etwas über seinen Nachbar zu klagen hat, kommt zu mir und kann nicht allein des unverbrüchlichsten Stillschweigens bei mir versichert sein, sondern auch, dass ich ihm viel geschwinder zu seinem Recht verhelfen werde als der Advokat vor den Gerichten. Ich gehe zu dem Verklagten, ich gewinne ihm sein Vertrauen ab, ich höre, ob er nicht vielleicht ebenso viel Beschwerden gegen seinen Ankläger hat. Habe ich die wahre Gestalt der Sache erfahren und alle meine besonderen Vorzüge sind vergebens, den Schuldigen zu seiner Pflicht zurückzubringen, so bringe ich die Sache unter irgendeiner Einkleidung auf die Kanzel und weise aus den allgemeinen Wahrheiten unserer Religion das Verdammliche oder vielmehr das Schädliche dieser oder jener Handlung in ihren Folgen. Da dünkt mich's Zeit, allgemeine Wahrheiten vorzutragen, und mit Erfolg. Denn entspricht hernach die Erfahrung der Menschen dem, was wir ihnen voraussagten, so gräbt sich die Religion weit tiefer in ihr Herz als irgendetwas, so sie auswendig gelernt haben. Ich habe die frappantesten Beweise davon gehabt, und diese haben mich in dieser Methode so sehr bestätigt, dass ich sie vermöge meines Gewissens nimmer abändern werde, was auch die Obern mir darüber jemals ankündigen mögen. Was können Sie für Beweise davon haben? Ich will Ihnen gleich ein ganz frisches Exempel anführen. Einer von unseren Bürgern ward beschuldigt, er hätte verschiedenes von den Gütern seines Mündels, eines guten, einfachen, unschuldigen Mädchens, veruntreut. Man konnte nicht sagen, wo, es waren aber merkliche Anzeichen da, dass das Mädchen, das immer still und ordentlich gelebt, seit der Zeit seiner Vormundschaft um ein beträchtliches ärmer geworden. Als alle meine Kunst vergebens war, ihn selbst zu dem Geständnis zu bringen, erzählte ich den letzten Sonntag eine Geschichte, die mir noch von meiner Jugend her bekannt war, von einem Bedienten, der einen ohnehin armen Herrn um sein Letztes bestohlen, damit in fremde Länder gegangen und durch Fleiß und Ordnung ein großes Vermögen erworben. Er heiratete, bekam Kinder. Auf einmal wachte sein Gewissen auf, er musste zurück und seinem Herrn nicht allein das Gestohlene wiederbringen, nicht allein die Zinsen des Gestohlenen, sondern alles, alles, was er selbst dadurch erworben. Und er, sein Weib und Kinder waren an den Bettelstab gebracht. Umsonst suchte sein Herr ihm wenigstens die Hälfte davon wieder aufzudrängen. Er verdiente diese Strafe, sagte er, und könne nicht anders hoffen, seine Seele zu retten. Er wollte nur von vorn anfangen, wie er damals würde haben tun müssen, zu versuchen, ob er mit nichts als seiner Hände Arbeit etwas für seine Kinder ausrichten könnte. Diese Geschichte tat ihre Wirkung. Der Vormund kam und brachte mir folgenden Tags das unterschlagene Geld, mit Bitte, es dem Mädchen, das Braut war, unter fremdem Namen als ein Geschenk zuzustellen. Ich sah ihm ins Gesicht und warf's ihm vor die Füße. »Blutgeld«, sagte ich, »ist's, sobald ihr damit den Himmel wiederkaufen wollt, den ihr verloren habt. Ihr habt nicht Menschen, sondern Gott gelogen.« Es fehlte nicht viel, so wär er bei diesen Worten, deren er sich nicht versah, ohnmächtig niedergefallen. Ich ging aus dem Zimmer und ließ ihn allein. Erst nach einer halben Stunde war er fortgegangen. Den anderen Tag ließ er mich zu sich rufen. Er läge krank und glaubte den Tag nicht zu überleben. Als ich in die Stube trat, fragte er mich mit gefalteten Händen, was ich wollte, dass er tun sollte. Hier hielt ich's für Zeit, ihm zu predigen, dass die Gerechtigkeit nichts als die Austeilerin der Liebe sein darf, dass keine Liebe ohne Gerechtigkeit bestehen könne, dass es aber eine Gerechtigkeit ohne Liebe gebe, in die sich der Teufel kleidet, wenn er als Engel des Lichts erscheint. Gestohlenes Gut wiedererstatten, um nicht verdammt zu werden, hieße ebenso viel, als einem Menschen die Kehle nicht abschneiden, weil die Büttel hinter uns dräuten. Sich aber auf diese Wiedererstattung was zugute zu tun, hieße Gott betrügen wollen, der nicht zu betrügen ist. Er weinte und fragte, was er tun sollte. Ich sagte, fragt euer Herz, und dann gebt ihr mit Aufrichtigkeit, ohne Furcht und ohne Zwang so viel, als dieses euch heißen wird, und seid versichert, dass Gott nicht das Opfer ansehen werde, sondern die Gesinnung, mit der es geopfert ward. Er hat, wie ich höre, seitdem mit den jungen Eheleuten sich assoziiert, ihnen ein Stück seines Ackers zu bauen, umsonst überlassen, und will mit aller Gewalt, dass sie auch mit ihm ein Haus beziehen sollen, wo er für nichts als den Tisch Bezahlung nehmen will. »Ja, das gelingt einmal«, sagte der Spezial. »Das gelingt immer«, sagte ich. Nur unser Unglaube an die Menschheit macht, dass sie so böse ist. Ohne eine gewisse Anlage zum Guten können ja die tierischen Operationen in dem Menschen nicht einmal vor sich gehen. Es kommt also darauf an, dass wir diese treffen. So haben wir den halben Weg zu seiner Besserung gewonnen. Und welches Mittel ist kräftiger, uns über die andere Hälfte zu bringen, als wenn wir ihm Schaden und Vorteil zu zeigen wissen, wie sie in die Moralität seiner Handlungen verflochten sind. Dass alle Arbeit sich geschwinder fördert, wenn die Kräfte rein gestimmt sind, dass der Geist 1000 Springfedern des Glücks entdeckt, wenn er frei von Furcht und Gewissensangst alles um sich hier mit Liebe ansieht, dass die Liebe dem Feuer der Sonne gleiche, durch welches die ganze Natur ihr Dasein erhält, und so fort. Ich frage Sie nur, versetzte der Spezial, ob Sie Seelsorger oder Verwalter Ihrer Gemeinen sind. Beides, antwortete ich. Ich frage Sie nur, ob die Seelen Ihrer Gemeine dadurch gebessert werden, wenn Sie wissen, wie Sie Ihren Acker zu bestellen, Ihre Wiesen zu wässern haben. Wäre es auch nichts weiter, Herr Probst, als dass ich durch Mitteilung dieser Kenntnisse eine Herrschaft über Ihre Seelen erlangte und heilsameren Wahrheiten den Weg bahnte, so müsste diese Methode schon alle Ehrfurcht verdienen. Wenn ich nun aber meiner Gemeine noch über dem durch mein Beispiel weise, wie die Sorge fürs Zeitliche mit dem Gefühl für andere und deren Glück zu vereinigen und ich nicht weiter anzusehen als ein Haushalter, dem mehrere Macht anvertraut worden, Menschen sowohl durch Mitteilen und Vorschuss meiner Güter als meiner Kenntnisse und Erfahrungen glücklicher zu machen, von dem also auch mehr gefordert wird. Wenn ich außer den sonntäglichen noch alle Mittewoche und Sonnabend Versammlungen in meinem Hause, jedes Mal von einer anderen Partei Bürger halte, um auf ihre Sitten und Geschmack zu wirken, weil auch der Landmann, um glücklich zu sein, seinen Geschmack haben muss, in diesem bald etwas aus der Zeitung, bald etwas aus einer anderen periodischen Schrift, das fasslich für sie ist, bald aus einem guten Roman von Goldsmith oder Fielding, eine ihnen begreifliche Stelle vorlese und alle diejenigen von dieser Gesellschaft ausschließe, die sich irgendeiner Lieblosigkeit schuldig gemacht. Wenn ich des Sonntags selbst mit wirtschaftlichen Dingen Geistliche bald vermische, bald abwechsele, bald bloß in die Besserung und in den Anbau des Herzens und der Liebe übergehe. Hier nahm der Spezial seinen Hut und ging fort. Und bis dato ist mir noch keine Erinnerung geschehen.